Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Es ist eine sehr schöne Veranstaltungsreihe geworden und auch das Plakat finde ich persönlich sehr schön. Also gerade Homophobie, Krankheit, gerade dieser Zusammenhang mit diesen deutlich hervorgehobenen Begriffen finde ich sehr schön und ich finde es auch schön, dass gerade in Weimar solche Diskussionen angestoßen werden und hier hoffentlich dann auch ein Weiterdenken stattfindet, was gerade in Bezug auf Queertheorie durchaus notwendig ist, wie wir heute vielleicht auch gemeinsam dann erarbeiten können. Und mir wäre tatsächlich sehr lieb, also ich mag ein paar Ansätze mit einbringen in die Diskussion, aber ich hoffe selbstverständlich auch auf eine spannende Diskussion mit euch und denke auch, dass ich dafür vielleicht ein paar kritische Anregungen auch mitbringen kann. Zu meinem Hintergrund, Heinz-Jürgen Voss, ich habe eigentlich Biologie studiert in Dresden und Leipzig, habe dann einige Semester Philosophie, Sozialpolitik und Geschlechterforschung in Göttingen drangehängt und dann meine Doktorarbeit zu biologischen Geschlechtertheorien gemacht, also dass auch biologisches Geschlecht gesellschaftlich hergestellt ist. Und das bildet sozusagen ein Stück weit meinen Hintergrund und aktuell beschäftige ich mich gerade mit einerseits, also zwei Forschungsprojekte verfolge ich, eines davon ist Geschlecht und kapitalistische Produktionsweisen. Zu dem Thema möchte ich eben heute auch ein paar Anregungen in die Diskussion mitgeben. Ich hatte schon vorher ein bisschen mit diskutiert und auch ansonsten mit Leuten gesprochen schon und insofern möchte ich kurz voranstellen, was ich eigentlich unter Queer-Theorie dann verstehe, weil Queer ja häufig einfach nur mit lesbisch und mit schwul gleichgesetzt wird. Queer ist für mich tatsächlich, also für mich hat das sehr viel mit einem Bewegungsgedanken zu tun, also Queer einerseits erstmal im Sinne für vielfältige Lebensweisen, für Lebensweisen, die wesentlich individueller und vielfältiger gelebt werden können, als es bisher der Fall war und mit einer Kritik verbunden an Normativitäten in der Gesellschaft, also gerade eine Heteronormativität, wie sie uns ja an allen Stellen entgegentritt und deshalb eben solche Veranstaltungen auch ganz wichtig, diese Normativitäten zu durchbrechen. Bewegungsgedanke deshalb, weil Queer häufig so erscheint, als sei es eine Theorie, die von irgendwelchen weißen Mittelschichtlern an Universitäten erdacht wurde und in Elfenbeintürmen verhandelt wird. Das ist keinesfalls so, sondern Queer kam gerade im Zuge der 1980er Jahre auf und gerade von angeregt von Menschen oder auch die Leute waren da besonders aktiv, die aus einer Gesellschaft ausgegrenzt waren. Das waren insbesondere HIV-Positive, also die AIDS-Hysterie, haben wir ja vielleicht ein bisschen im Hinterkopf. Das waren gerade schwarze Lesben und Schwule. Das waren eben gerade Leute, die auch aus einer lesbischen und schwulen Community ausgegrenzt wurden, die dort als störend wahrgenommen wurden und die sind auf die Straße gegangen, die haben sich Gedanken über Normalisierung in der Gesellschaft gemacht und haben sozusagen diese Normativitäten in der lesbischen und schwulen Gesellschaft kritisiert und in Frage gestellt und gleichermaßen auch in der Gesellschaft und haben dann eben sehr viele Aktionen gemacht, weil Gesellschaft kann nur verändert werden, indem man tatsächlich was tut und sind dann beispielsweise sehr schrill gekleidet shoppen gegangen, also in einem ganzen Bündel von 50 Leuten. Oder sie sind beispielsweise in Kneipen gegangen, also auch 50 Lesben und Schwule, sehr bunt und sehr deutlich sichtbar, einfach in eine Kneipe, die ansonsten eher heterosexuell geprägt war, also wo Heteronormativität in diesem Sinne wirkte, dass es eigentlich vorausgesetzt war, dass jeder Mensch da drin heterosexuell sei und haben einfach mal die Verhältnisse umgekehrt. Also auf einmal war die Norm da drin etwas ganz anderes und das eigentlich die spannenden Punkte an Queer und daraus ist auch das Spannende, Queer tatsächlich weiter zu verfolgen und tatsächlich zu gucken, was bringt uns denn eigentlich diese Offenheit, was bringt uns diese Vielfalt an geschlechtlichen und sexuellen Lebensweisen und was müssen wir auch mitdenken, um unsere eigene politische Arbeit so zu gestalten, dass nicht Menschen immer ausgeschlossen werden. Also auch in linken Gruppen kann das so sein, dass sich so ein kleiner Zirkel ausbildet, eine Sprache, die von allen in diesem Zirkel verstanden wird und dann Leute, die neu hinzukommen wollen, potenziell schon einfach aufgrund der Sprache, aufgrund der Möglichkeiten, die da gegeben sind, ausgegrenzt werden. Also das ganz kurz zu Queer, wie ich es verstehen möchte auch heute, weil in der Ankündigung ist ja auch direkt Queer und Kapitalismuskritik geschrieben. Ich habe jetzt den Titel des Inputs etwas anders gewählt und deshalb möchte ich auch noch einen anderen Vorsatz sozusagen deutlich machen, weil ich möchte heute gerne einen Punkt deutlich in den Blick nehmen, der ja vielleicht gerade einen Zugang zu queere Kapitalismuskritik darstellen kann, nämlich anlehnend an Karl Marx, an Simone de Beauvoir, an Judith Butler, möchte ich deutlich machen, dass alles, was ein Mensch ist, alles, was ein Mensch wahrnehmen kann, immer schon gesellschaftlich ist. Also das möchte ich sozusagen anknüpfend an feministische Theorien, an queer-feministische Theorien herausarbeiten. Und dann möchte ich, und da wird dann der Bezug zu kapitalistischer Produktionsweise hergestellt, darauf hinaus, warum erscheint uns dann trotzdem so vieles immer als natürlich, als naturwüchsig? Also was bringt uns dazu, gerne Dinge als natürlich zu erklären, wo doch alles, was wir wahrnehmen können, immer schon gesellschaftlich ist? Und da bin ich der Auffassung, da spielen gerade Produktionsweisen, kapitalistische Produktionsweisen eine starke Rolle und das kann gerade ein Ansatz auch mit zur Diskussion sein. Queer- und Kapitalismuskritik, ich möchte gerne noch ein paar Punkte voranstellen, weil das tatsächlich ein sehr weiter Bereich ist, der uns aber auch gerade möglich macht, einige grundlegende Vorannahmen, die aktuell gemacht werden, einfach mal grundlegend in Zweifel zu ziehen. Also eine bedeutsame Richtung, die im Moment auch in der Soziologie in der Bundesrepublik Deutschland durchaus eine Rolle spielt, von queer-theoretischer Seite, ist, dass Menschen aufgrund sexueller Orientierung, aufgrund ihres Geschlechts unterschiedlich von Diskriminierungen betroffen sind, beispielsweise im Berufsleben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt herauszuarbeiten, dass beispielsweise die Regelung, dass Jugendliche bis zum 25. Lebensjahr, wenn sie von Hartz IV betroffen sind, beziehungsweise die Eltern dann zu Hause leben müssen, davon sind lesbische und schwule Jugendliche deutlicher betroffen, gerade wenn ein Problem mit der Familie, mit den Eltern vorhanden ist. Also da wird das ganz deutlich, wie Menschen davon unterschiedlich betroffen sind. Aber es gilt dabei nicht auf dieser Ebene stehen zu bleiben, sondern tatsächlich ganz grundlegend zu hinterfragen, welche Bedeutung hat eigentlich Geschlecht in der aktuellen Gesellschaft und wie verändern sich möglicherweise auch die Wahrnehmung von Geschlecht und von Sexualität? Also was sind auch mit Veränderungen in kapitalistischer Produktionsweise auch im Geschlechterverhältnis verbunden, beziehungsweise auch umgekehrt? Also durchaus jetzt nicht kapitalistische Produktionsweise nur zentral setzen, sondern genauso zentral Geschlecht gesetzt. Was bei Geschlecht ganz spannend ist, ist, dass also wenn man im Sinne von Michel Foucault, also der einen oder anderen wird er was sagen, von einem Dispositiv sprechen kann, also von etwas, was tatsächlich zu einem geronnenen, festen Bodensatz in einer Gesellschaft geworden ist, dann gilt das für Geschlecht. Also Geschlecht wird grundlegend angenommen, es wird als schon immer daseinend angenommen, eine Zweigeschlechterordnung erscheint als quasi natürlich, also es muss so sein, es sei immer so gewesen und das ist gerade der Punkt, weil damit auch deutlich wird, okay, Geschlecht und die Unterscheidung in Frauen und Männer war offensichtlich vor der kapitalistischen Produktionsweise der Fall. Insofern kann man die Frage genauso stellen, was hat möglicherweise Geschlecht, die Einteilung in Frauen und Männer, auch gerade, also wie hat sie gerade dazu geführt, dass letztendlich auch sowas wie kapitalistische Produktionsweisen entstehen konnten? Wie spiegeln sich gerade solche patriarchalen Herrschaftsverhältnisse auch in solchen kapitalistischen Bedingungen erst einmal wieder? Das ist ein erster wichtiger Punkt dazu. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Annahmen der Geschlechterforschung, die bisher existieren, durchaus grundlegend zu überdenken sind. So wurde in der Vergangenheit häufig ausgeführt, dass mit dem Beginn der Moderne, also ab etwa 1800, dass es vorherrschend gewesen sei, dass die Frau grundsätzlich hinter den Herd sollte, in das Heim und auf Kinder abgeschoben werden sollte, während die Erwerbsarbeit von den Männern erledigt werden sollte. Das ist ein Stück weit richtig, aber nur für privilegierte Menschen, also gerade für Bürgerliche, für die Bourgeoisie traf das tatsächlich zu. In der arbeitenden Bevölkerung waren selbstverständlich Frauen mit in den Erwerb einbezogen. Sie arbeiteten genauso hart wie die Männer, bekam allerdings wesentlich weniger Lohn. Das ist eben eine wesentliche Grundlage davon. Und damit stellen sich aber ganz andere Fragen. Also damit stellen sich die Fragen, was ist denn eigentlich das Produktive von Geschlecht in einer kapitalistischen Produktionsweise auch? Und insofern möchte ich die These aufstellen, dass es niemals im Sinne einer kapitalistischen Produktionsweise gewesen sein kann, mehr als die Hälfte oder die Hälfte der Bevölkerung dauerhaft, also die Betonung liegt jetzt auch auf dauerhaft aus einer Erwerbsarbeit auszuschließen und nämlich mit einer ganz bedeutsamen Begründung. Also wenn Frauen sozusagen grundlegend auf Heim und Herd festgelegt werden würden, dann würde sich das Arbeitskräftereservoir erheblich reduzieren, nämlich auf die Hälfte nur einschränken. Das bedeutet, die Konkurrenz zwischen den Arbeitern und Arbeitnehmerinnen wäre viel geringer und damit könnten Löhne nie so deutlich gedrückt werden, wie es unter den jetzigen Bedingungen und auch unter den Bedingungen im 19. Jahrhundert für Unternehmer, ausdrücklich jetzt die männliche Bezeichnung für das Patriarchale, für Unternehmer möglich war. Ein weiterer wichtiger Punkt, wofür Geschlecht eben quasi auch relevant ist, tatsächlich Löhne unterschiedlich auszuhandeln. Also dadurch, dass Geschlecht immer schon als natürlich erscheint, also dass es das ausgeführt werden kann, ja, na, Frauen und Männer sind eben unterschiedlich, sie haben ja unterschiedliches Leistungsvermögen, sie haben unterschiedliche Fähigkeiten und ähnliches, konnte gut begründet werden, dass Frauen eben wesentlich geringere Löhne erhielten. Im 19. Jahrhundert erhielten sie 50% bis 80% weniger als Männer häufig. Heute ist selbst in der gleichen Tätigkeit, also wenn ein Mann und eine Frau genau die gleiche Tätigkeit ausüben, ist der Lohnabstand noch immer 25%, die den Frauen weniger kriegen in anderen Berufsbereichen. Also da sind noch die Unterschiede wesentlich krasser. Und insofern ist Geschlecht eben gerade dafür relevant. Damit konnten Löhne immer als unterschiedlich ausgehandelt werden und es konnte als quasi gerecht erscheinen, weil sie, Frauen und Männer hätten ja angeblich unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Leistungsvermögen. Also damit konnte das sozusagen sogar noch quasi emanzipatorisch dann wiederum begründet werden dann auch. Ein dritter Punkt war, warum das mit relevant ist, ist die bürgerliche Ideologie, haben wir ja trotzdem immer mitbekommen, also sie spielt ja auch eine Rolle. Es wird zu Recht von feministischer Seite Doppelbelastung von Frauen diskutiert, ähnliche Sachen. Also da wird ja deutlich, es wurde offensichtlich ein Bereich von einer Erwerbsarbeit abgegrenzt, der in einer Gesellschaft als weniger wert betrachtet wird, nämlich als so wenig wert, dass er nicht mal entlohnt werden muss. Also das als ein ganz wichtiger Punkt, der dort eine Rolle spielt. Gleichzeitig ist Erwerbsarbeit auch, ich warte mal ganz kurz. Ja, gleichzeitig, das ist dann der dritte Punkt dafür, warum eigentlich Geschlecht so relevant ist, auch Entlohnung beispielsweise unterschiedlich auszuhandeln ist, dass in Krisenzeiten, also in ökonomischen Krisenzeiten, mit Verweis darauf, Frauen mit Verweis auf eine bürgerliche Ideologie, Frauen durchaus aus einem Arbeitsmarkt verdrängt werden können. Also es kann gesagt werden, ja, na, Frauen gehören ja doch an den Herd und ähnliches. Das, was in euphorischen, ökonomisch guten Zeiten keine Rolle spielt. Und damit können Frauen mehrheitlich aus dem Arbeitsmarkt verdrängt werden. Und damit ist eine hervorragende Arbeit, Anpassungsroutine auch gegeben, um in Krisenzeiten Frauen aus dem Arbeitsmarkt auszuschließen. Und das Spannende ist nämlich daran, damit fallen diese dem privaten Unternehmer nicht mehr zur Last. Also der muss, sie werden sozusagen aus der Kosten-Nutzen-Rechnung herausgerechnet, sondern sie werden, also die Kosten werden von der Gesellschaft übernommen oder was in dieser Gesellschaft ja auch der Fall ist, also entweder in direkten Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen wird das aufgefangen, sodass nicht mal die Kosten bei einem Staat, bei einer Gesellschaft im Größeren hängen bleiben, sondern eben in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen aufgefangen werden. Und teilweise werden ja dazu sogar Zwänge ausgeübt, wenn wir an die Hartz I bis IV Regelungen denken. Also da wird ja direkt dazu genötigt, dass Menschen, also dass solche Kosten sozusagen nicht der Gesellschaft zu Last fallen. Damit möchte ich begründen, eben gerade dieses Geschlechterverhältnis ist gerade für eine kapitalistische Produktionsweise ganz, ganz spannend, weil damit Löhne ständig und stetig gedrückt werden können und quasi der Gewinn maximiert werden kann. Also das als ein Hintergrund dazu. Gleichzeitig, und damit möchte ich jetzt langsam dazu kommen, also das sind ja Betrachtungen, die durchaus auch in einer feministischen Diskussion geführt werden müssen und die eben gerade deshalb auch geführt werden müssen, weil bisher eben arme Menschen weitgehend aus dem Blick einer wissenschaftlichen Betrachtung waren. Es wurde immer dieses Ideal einer bürgerlichen Gesellschaft entwickelt und wenn man sich tatsächlich vorstellt, einfach zum Beispiel mal von Lilli Braun die Frauenfrage liest oder auch das Kommunistische Manifest, wenn man einfach nachliest, wie dreckig es Menschen in dieser Zeit ging, wie schlecht es Menschen noch Anfang des 20. Jahrhunderts ging, also 50% der Kinder in Berlin beispielsweise massiv krank, also rachitisch, also hatten Rachitis, etwa 20-30% der Kinder starben noch vor Erreichen des 5. Lebensjahres, also solche Betrachtungen überhaupt zu führen und dann zu gucken, okay, das Bild, was heute in einer bürgerlichen Wissenschaft vermittelt wird, das ist keineswegs so zutreffend, wie es immer erscheint, sondern es gilt sozusagen an den Stellen weiterzulesen. Für mich spannend und deshalb auch Queer- und Kapitalismuskritik ist, nun, was verändert sich eigentlich damit, dass sich die Produktionsweisen einerseits verändern, aber dass sich auch andererseits, das würde ich keinesfalls in eins setzen und auch keinesfalls eins als bedeutsamer beschreiben, dass sich die Lebensweisen von Menschen massiv ändern. Also wir haben eine Individualisierung, eine Flexibilisierung von Lebensweisen. Menschen leben zunehmend so, wie sie eigentlich wollen, also wie sie geschlechtlich und sexuell leben wollen. Und was bedeutet das wiederum für solche Produktionsbedingungen? Und dazu auch kurz Ausführungen, also weil das soll ja eigentlich nur der Vorsatz sozusagen sein, nur ich wollte es jetzt nicht abgetrennt lassen. Eigentlich, also das, was wir jetzt gerade bei der Aushandlung zwischen Männern und Frauen hatten, also dass über solche definierten Gruppen eben Lohnunterschiede und Ähnliches festgelegt werden können, das wird nun noch wesentlich besser umsetzbar. In dem Sinne, also wir haben ja alle so aus Zeitungen solche Floskeln im Hinterkopf, wie jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und jeder nach den eigenen Fähigkeiten und Ähnliches. Jetzt kann nämlich gesagt werden, okay, die Fähigkeiten und die Merkmale von Menschen unterscheiden sich ja individuell und man kann sie ganz individuell an ganz unterschiedlichen Positionen auch einsetzen und damit kann man selbstverständlich Löhne noch wesentlich besser drücken. Also man kann sozusagen ein Lohnniveau immer weiter damit herunterhandeln, weil man sagen kann, okay, du mit deinen Fähigkeiten bist sozusagen an dieser Position, genau an der richtigen Stelle. Gleichzeitig kann auch der unterschiedliche Organisationsgrad von Menschen ausgenutzt werden. Also viele können sich gar nicht gewerkschaftlich organisieren oder machen es nicht und oder finden keine anderen Netzwerke, um ihre Position auszuhandeln. Und damit stehen sie selbstverständlich in einem solchen Aushandlungsprozess als Lohnabhängige auf einer ganz schlechten Position. Also deshalb diese Aushandlung ganz schwierig. Und da ist es eben auch notwendig und deshalb auch diese Betrachtung zu Queer- und Kapitalismuskritik ganz wichtig, wie können wir eigentlich auch eine Gewerkschaftsarbeit, aber auch unsere queer-feministische Arbeit weiterentwickeln, dass eben unsere Verhandlungsposition wieder gestärkt wird, dass daraus eben keine Schwäche, sondern eine Stärke erwächst. Und dazu sind gerade solche Reflexionen wesentlich notwendig. Einen weiteren Aspekt möchte ich für dieses queer, sexuell, geschlechtlich und ähnliches noch mit hinzuziehen, nämlich ein wesentliches Element ist auch, also Kapitalismus orientiert darauf, immer mehr Gewinne erwirtschaften zu können, immer wieder die Ressourcen bereitzustellen, um weitere Gewinne steigern zu können, und da erweist sich beispielsweise auch Sexualität als ausgenommen produktiv. Nämlich also im Nachgang der sexuellen Revolution, also da ging es intensiv um Streiten, da ging es um Kämpfe, Leute wollten eben nicht mehr in normativen Beziehungen leben, sie wollten nicht mehr nur als einzigen Punkt Ehe beziehungsweise irgendwas Eheähnliches haben, sondern sie wollten durchaus Sexualität leben, sie wollten nicht unbedingt in monogamen Beziehungen leben, sondern so, wie sie tatsächlich ihre Beziehungen leben und pflegen wollen. Und das ganz spannende Aushandlungsprozesse in der Zeit, wenn wir jetzt ein paar Jahrzehnte weitergehen, sehen wir, wie damit aber auch gerade das angestachelt werden konnte, dass Sexualität genauso als Ziel einer kapitalistischen Produktion dienen kann. Also ganz viele Produkte richten sich jetzt auf Sexualität, also die sowohl, also die, ja, also sehr, sehr viele Produkte von Kleidung beispielsweise angefangen. Mit dieser Individualisierung, Flexibilisierung, die wir im Moment auch haben, werden auch Weiblichkeit und Männlichkeit keinesfalls mehr nur im Singular verhandelt, sondern es geht jetzt um Weiblichkeiten und Männlichkeiten. Es gilt, sich in seiner eigenen Peer Group durchzusetzen, also irgendwie anerkannt zu sein da drin, als Mann beispielsweise oder als Frau. Und mit entsprechenden Standards. Und das wird nicht etwa nur durch Lebensweise dargestellt, sondern das wird durch ganz viele Produkte hergestellt. Also dadurch, dass man beispielsweise Fitnessstudios besuchen kann, dass man beispielsweise Kleidungsstücke tragen kann, dass man Deodorants verwendet oder auf sie besser verzichtet, um in der Peer Group anerkannt zu sein. Dass man aber auch sich eine entsprechende Biografie erstellen kann, also in der sozusagen für eine gewisse Männlichkeit, für eine gewisse Weiblichkeit eben bestimmte Muster gegeben sind, also wie beispielsweise bestimmte Reiseberichte oder bestimmte Sportarten, die gemacht werden müssen, um sozusagen als typisch männlich dann in dieser Gruppe anerkannt zu sein, beziehungsweise also eben eine Anerkennung dort zu finden. Und da wird aber deutlich, auch Reiseberichte können eben auch nur gewonnen werden, wenn man eben Reisen macht oder sich zumindest sehr ausführlich damit beschäftigt. Und damit wird aber auch, also damit wird klar, wie tatsächlich Sexualität zu einem solchen, also tatsächlich zu einer großen ökonomischen Grundlage geworden ist, noch mehr als zuvor. Vorher spielt es auch eine Rolle schon über Ehe beispielsweise, Erben, Vererben. Also eine gewisse Ökonomie spielt ja auch da immer eine Rolle. Aber um Sexualität hat sich das in den letzten Jahrzehnten sozusagen noch vervielfältigt. Und das ist ein weiterer Aspekt neben diesen ungleichen Lohnaushandlungen und so, die geführt werden, worauf sich eigentlich eine queere Kapitalismuskritik richten kann und woraus sie auch einige Möglichkeiten also zur Weiterentwicklung dann ziehen kann. Ja, für mich also jetzt an der Stelle für diesen Vorsatz der Abschluss sein soll, ist: Was bedeutet das für unser emanzipatorisches Streiten? Also was heißt das eigentlich? Was müssen wir bedenken? Was müssen wir ändern, damit beispielsweise emanzipatorische Aushandlungen, die wir in der Vergangenheit geführt haben, die in der Vergangenheit aus linksradikaler Perspektive geführt wurden, nicht so einfach in ein hegemoniales System eingegliedert werden können? Und wir sehen ja im Moment, dass einzelne Bereiche durchaus sehr gut eingegliedert werden können. Also beispielsweise einzelne Forderungen der feministischer Bewegung wurden aufgegriffen und werden jetzt in Gender-Mainstreaming-Programmen zum Teil zumindest umgesetzt. Also die Situation ist ja noch gruselig, wenn man bedenkt, dass in allen lukrativen und prestigeträchtigen Positionen in dieser Gesellschaft weniger als 10%, maximal 10% Frauen sind, Rest 90% sind Männer. Aber gleichzeitig dieses Gender Mainstreaming ist eben auch durchaus, also wird aktuell zumindest sogar dazu eingesetzt, um gegen Frauenhäuser zu argumentieren. Also es wird jetzt argumentiert, ja, na, es ist ja eine Gleichberechtigung erreicht und sowas und deshalb sind ja Frauenhäuser gar nicht mehr notwendig. Und so werden quasi diese Forderungen umgekehrt und gegen unbedingt notwendige Infrastruktur auch in Stadthaushalten dann vorgegangen. Wie können wir dem begegnen? Eine ganz wichtige Frage dabei. Andererseits auf Lesben und Schwule zu kommen. Auch von der Schwulenbewegung wurden einzelne Bereiche aufgegriffen und umgesetzt. Allerdings auch wiederum, das wird ja bei eingetragener Lebenspartnerschaft deutlich, nur in einer Form, die offensichtlich recht gut passend war. Also wie sollten, warum sollten Lesben und Schwule auf die Idee kommen, überhaupt eine sowas wie die Ehe eingehen zu wollen, die in den letzten Jahrzehnten, in den letzten vielen Jahrzehnten, in den letzten über 100 Jahren dazu genutzt wurde, gerade Lesben und Schwule auszuschließen, eine Institution zu übernehmen, die gerade von Frauen dafür kritisiert wird, dass sie in eine schlechte Position gedrückt werden, dass dort Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird. Also warum sollten Lesben und Schwule überhaupt auf diese Idee kommen, das zu nehmen? Und da wird auch diese Heteronormalisierung sogar von lesbischen und schwulen Lebensweisen an dieser Stelle sehr deutlich. Da schließt sich die Frage an, welche Punkte können sich durchsetzen und welche Punkte können sich nicht durchsetzen? Also von einer eigentlich emanzipatorischen feministischen Bewegung und einer auch eigentlich emanzipatorischen schwulen Bewegung. Und gleichzeitig, dazu möchte ich jetzt nicht so viele Ausführungen treffen, heißt das für uns ganz bedeutsam, dass wir auch für unser gemeinsames Tun einige Ableitungen treffen müssen, nämlich also das möchte ich einfach nur als Stichpunkte vielleicht auch für die Diskussion festhalten. Einerseits, dass wir international streiten müssen, also dass sozusagen nicht irgendwie so eine kleine schöne Insel potenziell geschaffen wird mit einigen Vergünstigungen für Privilegierte und dann das, was ich mit diesem Arbeitskräftereservoir deutlich gemacht habe, dass dann internationalisiert wird, also die schlechtesten und schlecht entlohntesten Tätigkeiten dann woanders in anderen Regionen der Welt stattfinden, sondern dass wir das im Blick haben und damit ja, also eben auch rassistische Diskriminierung diesen intensiv vorbeugen können. Ein weiterer Punkt ist, was unbedingt notwendig ist, auch aus der Perspektive, also nicht nur einzelne Bereiche zu haben und dann, dass wieder andere an anderen Stellen diskriminiert werden, intersektional zu denken. Also intersektional heißt gleichzeitig sexistische Diskriminierung im Blick zu haben, gleichzeitig rassistische Diskriminierung im Blick zu haben und gleichzeitig das auch wiederum nicht zu vergessen, die Diskriminierung aufgrund der Schichtzugehörigkeit im Blick zu haben. Denn gerade bei Schichtzugehörigkeit passiert im Moment auch etwas ganz Spannendes. Also FDP ist da immer so eine Partei, die das immer ganz besonders deutlich macht. Da wird davon ausgegangen, also da wird häufig so argumentiert, ja, na, unsere Kinder kommen doch auf Gymnasien, weil sie einfach dazu besser geeignet sind und ähnliches. Die ökonomischen Bedingungen, die dazu führen, die treten vollkommen in den Hintergrund und gleichzeitig damit verbunden ist aber auch eine Begründung, der ja, also sozusagen, also Schichtzugehörigkeit, unterschiedliche Privilegien in einer Gesellschaft werden wieder naturalisiert. Also es wird ausgeführt, also die Kinder seien sozusagen in der und der Position aufgrund, weil sie einfach die Fähigkeiten dazu haben. Und da gilt es aus emanzipatorischer Perspektive, und das werden wir jetzt in dem nächsten Punkt sehen, gerade stets die Gesellschaftlichkeit im Blick zu haben, stets im Blick zu haben, dass es um Sozialisation geht und eben nicht auf irgendwelche Biologismen reinzufahren. Und das ein bisschen als langer Vorsatz durch die Ankündigung Queer und Kapitalismuskritik fand ich das an der Stelle ganz gut passend und auch um tatsächlich ein bisschen die Reichweite dieser Thematik deutlich zu machen und dass es, glaube ich, im Moment notwendig ist, tatsächlich queere, kapitalismuskritische Debatten zu entfalten, also da tatsächlich Konzepte zu entwickeln und immer wieder darum geht es, also Veränderungen werden nur durch Streiten erreicht, also sie werden nicht ausgesessen und sie werden auch nicht nur in Pamphleten irgendwie dann entwickelt, sondern es geht tatsächlich um Aushandlungen, die aktuell in der Gesellschaft notwendig sind. Damit vielleicht, also gibt es hier bis zu dem Punkt vielleicht schon Anmerkungen oder auch Kritiken, also brennt jemanden irgendwas, grummelt was im Bauch und so und was raus muss, dann wäre jetzt die gute Gelegenheit schon dazu. Okay, im Moment sehe ich noch nichts und damit würde ich einfach an der Stelle weitermachen. Und jetzt tatsächlich, also deshalb auf den Punkt mag ich zuspitzen, weil zu den ganzen Ausführungen, die ich jetzt getroffen habe, wären wesentlich längere Debatten und Ausführungen auch notwendig. Und deshalb habe ich den Punkt herausgegriffen, weil der häufig auch gar nicht so im Blick ist, weil das eigentlich so, also weil tatsächlich wir Geschlecht als so selbstverständlich daseinend wahrnehmen, dass es gar nicht mehr in der Diskussion steht. Deshalb jetzt der Punkt, warum eigentlich Menschen stets schon gesellschaftlich sind und warum uns dennoch immer so viel als natürlich erscheint. Und da möchte ich voranstellen zwei Zitate von Simone de Beauvoir, ganz spannend, eben 1949, das andere Geschlecht. Keine biologische Bestimmung legt die Gestalt fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt. Also hier schon ganz deutlich eine Zurückweisung von biologistischen Vorannahmen. Und sie verweist eben gerade in ihrem Buch immer wieder darauf, dass eben gerade die gesellschaftlichen Bedingungen, die Sozialisation die ausschlaggebenden Punkte sind und dass es überzeitlich und also dass es kein überzeitliches Subjekt Frau oder Mann an diesen Stellen dann gibt. Ein weiteres Zitat möchte ich nachlegen, weil Simone de Beauvoir häufiger im deutschsprachigen feministischen Kontext missverstanden wurde und darauf reagierte sie in den 70er Jahren. Ihr wurde nämlich immer wieder auch vorgeworfen, dass sie doch eigentlich die biologischen Vorgegebenheiten weiblich und männlich befestigen würde. Es geht aus ihrer Einleitung von das andere Geschlecht schon ganz anderes hervor. Also deshalb würde ich das unbedingt auch zur Lektüre, auch zur neuen Lektüre, auch dekonstruktivistischen Lektüre empfehlen. Das ist, glaube ich, ein Grundlagenwerk, von dem aus Theorie entwickelt werden muss. Und ich lese einfach wiederum dieses Zitat vor. Also das Interview hat Alice Schwarzer geführt, damals war sie noch nicht so rassistisch, wie sie heute ist. Und ich lese kurz vor. Die weiblichen Qualitäten sind also nicht angeboren, sondern resultieren aus unserer Unterdrückung. Aber wir könnten sie auch nach der Befreiung bewahren und die Männer müssten sie erlernen. Aber man darf nicht ins andere Extrem fallen. Sagen, die Frau habe eine besondere Erdverbundenheit, habe den Rhythmus des Mondes und der Ebbe und Flut im Blut und all dieses Zeug. Sie habe mehr Seele, sei von Natur aus weniger destruktiv etc. Nein. Es ist etwas dran, aber das ist nicht unsere Natur, sondern das Resultat unserer Lebensbedingungen. Die so weiblichen kleinen Mädchen sind fabriziert und nicht geboren. Zahlreiche Untersuchungen beweisen es. Eine Frau hat a priori keinen besonderen Wert, nur weil sie Frau ist. Das wäre finsterster Biologismus und steht in krassem Gegensatz zu allem, was ich denke. Also klarer konnte sie, glaube ich, ihre Position nicht deutlich machen. Was hier aber deutlich hervorscheint, ist dieses deutliche Streiten gegen Vorannahmen, dass irgendwelche Merkmale natürlich vorgegeben, unabänderlich wären, sondern sie geht gerade darauf ein, dass eben Sozialisation, Erziehung, Erfahrung, also das Werden eines Menschen in einer menschlichen Gesellschaft die zentralen Punkte sind. Und davon möchte ich auch den Ausgangspunkt wählen und das wäre dann sozusagen der Fortgang, den ich mir für heute vorgestellt habe, um diesen Punkt deutlich zu machen. Also einerseits zu fragen, warum jetzt dieser Einsatz gegen Natürlichkeit, gegen dieses Vorgegebensein. Dazu nur ein paar Ausführungen, ein paar Sachen habe ich auch schon gesagt. Als zweiter Punkt, emanzipatorisches Streiten wieder die Natürlichkeit, also da auch in einem Kurzdurchlauf in den Blick zu nehmen, wie gerade feministische Theorien, wie emanzipierte Frauen seit vielen Jahrhunderten eben stets gegen Auffassungen der Natürlichkeit gestritten haben. Das galt sowohl für psychische Merkmale, also für Merkmale wie Bildung und Ähnliches. Und es galt aber auch durchaus auch für physische und physiologische Merkmale, also Merkmale, die heute häufig als körperlich bezeichnet und wahrgenommen werden. Und da sozusagen grundlegend darzustellen, all diese Merkmale sind gesellschaftlich bedingt. Und das von dieser Perspektive, also auch gerade einer historischen Perspektive, in den Blick zu nehmen. In einem dritten Punkt dann nachgelegt an dieser Stelle, deutlich zu machen, okay, also das, was wir wahrnehmen, also wir haben jetzt sozusagen erarbeitet, physische, physiologische, psychische Merkmale sind gesellschaftlich hergestellt und dann nochmal den Blick darauf zu richten, ja, auch all unsere Wahrnehmung ist auch gesellschaftlich hergestellt, das wird, mache ich an ein paar Punkten auch deutlich, also ich hoffe, es wird deutlich zumindest, also dachte ich mir. Und dann schließlich, nachdem wir jetzt dann in den Punkten herausgearbeitet haben, dass Menschen eigentlich in all ihren, in ihrer Wahrnehmung, in all ihren Merkmalen stets schon gesellschaftlich sind, dann darauf zu kommen, warum erscheint uns trotzdem so viel als Naturwüchsel. Das ist der Punkt und der letzte Punkt ist nur ein kleiner Abschluss, der sozusagen nochmal zusammenfasst und auch dazu anregen soll, dass wir alles in die eigenen Hände nehmen können, also dass eben auch Geschlecht nicht vorgegeben ist, sondern dass wir die Möglichkeiten und die Macht haben, es zu ändern, wir müssen es nur tun. Damit vielleicht erstmal die Frage, ist das für euch so okay? Ist das sonst würde ich auch auf andere Punkte eingehen. Ja. Was wolltest du? Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob mich eine bestimmte Tatsache so ein bisschen aufregt, weil die wirklich einfach nicht, die ist für mich unabwendbar. Ja. Also das ist einfach meine Tatsache, dass wahrscheinlich 50% der Frauen, die auf diesem Planeten leben, gebärfähig sind. Ja. Und das tun sie auch weiterhin und deswegen haben wir auch so schöne Kreationen um uns herum. Also ich sage mal, wenn man diese 50% Frauen jetzt mal so als das, also sind als Frauen und als Mütter, mal so separiert wird und es mal von der Seite auch das dann vielleicht so ein bisschen anders gewichten könnte. Also das läuft ja gewaltig jetzt darauf hinaus, dass ich Kraft meines Geistes mein Geschlecht verändern könnte, ja? Nein, macht es tatsächlich nicht, aber ich würde den Punkt lieber am Ende nochmal aufgreifen wollen, weil ich würde darauf gerne dann, also ich glaube, der ganze, ich habe schon verstanden, worauf du hinaus willst. Also insofern, ich würde darauf, also der ganze Input läuft ein bisschen in die Richtung und ich würde darauf noch am Ende nochmal kommen und wir können ja dann auch die Diskussion, da wird es ja auf jeden Fall bestimmt noch eine Rolle spielen. Dann. Okay, also wir haben jetzt gesehen in den zwei Zitaten von Simone de Beauvoir, es ging offensichtlich um intensives Streiten wider die Natürlichkeit und da ist ja die Frage, warum eigentlich jetzt gegen Natürlichkeit? Es gibt ja auch genügend andere Ansatzpunkte und das ist eben genau der spannende Punkt. Wir hatten ihn vor uns auch schon ein bisschen, gerade konservative Kreise, gerade Kreise, die an dem Erhalt von Privilegien interessiert waren, die beriefen sich sehr häufig auf Merkmale der Natürlichkeit, also irgendwelche Merkmale seien schon vorgegeben und unabänderlich. Zunächst wurde dabei auf einen Gott verwiesen, der habe sozusagen die Gesellschaft und alle Menschen schon zu einem konkreten Zeitpunkt geschaffen und damit seien keine Veränderungen mehr möglich und notwendig. Später wurde in einigen Bereichen der Biologie genau solch ein Fundament gelegt, also Stichwort einfach Menschen seien Sklavin ihrer Gene. Und diese Punkte wurden eben sozusagen gerade von Leuten angeführt, die sich gegen Emanzipationsbestrebungen von Frauen wandten. Und hingegen die Leute, die sich gerade auf für die Emanzipation von Frauen, aber auch von unteren Schichten aussprachen, die verwiesen stets darauf, dass Merkmale keineswegs vorgegeben und unabänderlich wären, sondern dass sie erst in gesellschaftlichen Bedingungen entstehen, dass sie sozusagen durch Sozialisation auch verändert werden können. Mit der Französischen Revolution wurde nun eines ganz deutlich, offensichtlich mit dem vorgegeben und unabänderlich konnte so nicht funktionieren. Also da wurde deutlich, vernunftbegabte Menschen können eine Gesellschaft so gestalten, wie sie es wollen. Und die Könige sind nicht etwa Gott gewollt und Gott eingesetzt, sondern Menschen machen sich ihre Gesellschaft selber. Und das galt auch für ganz viele weitere Bereiche. Also das hatte Ausstrahlung und es war, also sowohl in Wissenschaften kann man das nachvollziehen, das kann man, also in allen Bereichen der Gesellschaft kann man nachvollziehen, wie der Gedanke der Veränderlichkeit von Merkmalen und von Gesellschaft dort Einzug hielt und eben nicht mehr davon ausgegangen wurde, dass alles schon vorgegeben und unabänderlich wäre. Gleichzeitig erhielt sich aber durchaus auch ein Gedanke, und ich hatte vorhin schon kurz auf die FDP verwiesen, also es wird auch heute nach wie vor noch von einigen Privilegierten ausgeführt, dass Bildung und Ähnliches dass sich Fähigkeiten von Kindern eben vorgegeben unterscheiden würden, also von Privilegierten hätten einfach die Kinder unterschiedliche, bessere Fähigkeiten und würden deshalb auf Gymnasien kommen. Was dabei aus dem Blick bleibt, ist, dass diese eben auch häufig eine gute Hausaufgabenbetreuung sich leisten können, dass sie häufig ein ruhiges, ungestörtes Umfeld haben, nicht selber vielleicht noch kleine Geschwister betreuen müssen, weil das von anderen abgenommen wird, dass sie alle Schulmaterialien nutzen können, weil sie sich alle leisten können und ähnliches. Also dieser ganze Hintergrund wird dabei nicht betrachtet und das wird gerade von linken und linksliberalen Strömungen kritisiert und die sprechen sich gerade für eine Gemeinschaftsschule aus, für ein längeres gemeinsames Lernen, um was einerseits den Kindern gerade nutzen soll, weil eben damit tatsächlich Sozialverhalten ausgebildet wird, gleichzeitig aber auch ein längeres Miteinander insgesamt von Kindern, also beispielsweise Arbeitsgemeinschaften, Hortbetreuung, ähnliches, auch Kindergärten, Kinderkrippen, dass Kinder sozusagen miteinander sind, da sowohl Sozialverhalten lernen, als auch sich jeweils untereinander stützen und unterstützen können. Also gerade in linksliberalen Kreisen wird das sehr stark gemacht. Was hingegen dann wiederum ganz spannend ist, gerade bei Geschlecht kommt selbst von linken und linksliberalen Kreisen keineswegs eine solche Kritik. Also sind zwar auch nicht mehr solche plumpen Vorannahmen wie Frauen hätten mehr sprachliche Fähigkeiten und Männer hätten besseres logisches Denken und ähnliches so stark verbreitet. So wird trotzdem immer noch damit argumentiert, ja, na, die Fähigkeiten unterscheiden sich ja irgendwie nach Geschlecht, irgendwie gerade auch im Sport. Frauen hätten eben andere Möglichkeiten, Sport zu treiben als Männer und Männer hätten wieder andere als Frauen. Also da wird dieses, was bei Bildung und bei Schulausbildung so grundlegend von linken und linksliberalen Kreisen angezweifelt wird, bei Geschlecht ist das keineswegs so ausgeprägt und sozusagen auch deshalb dieser Input mit, also tatsächlich intensiv in den Blick zu nehmen, wie sich Merkmale unterscheiden und wie sie sich auch tatsächlich nicht in einem binären Schema ausbilden, als weiblich oder männlich, sondern sich individuell verschieden ausprägen, aber dabei stets immer die ökonomische Situation mit im Hinterkopf zu haben. Also Deshalb die zwei Kernpunkte oder auch der eine Kernpunkt: Konservative stützen sich immer auf Argumente der Vorgegebenheit und Unabänderlichkeit, die die Möglichkeiten von Menschen beschränken würden, und dagegen wandten sich Menschen, die für Emanzipation stritten. Das schon der erste Punkt. Und damit würde ich gleich, glaube ich, zum zweiten Punkt kommen, weil der schließt sich quasi automatisch an. Ich glaube auch nicht, dass viele Nachfragen gerade schon an den kurzen Ausführungen entstanden sind. Das im Prinzip auch nur als kursorischer Durchlauf. Ganz spannend ist, also wir alle haben uns hoffentlich schon mit feministischen Betrachtungen beschäftigt. Ansonsten gibt es recht schöne Einführungsbände auch dazu, also aktuell erschienen von Gisela Notz zum Beispiel, Feminismus, ein sehr schöner kleiner Einführungsband auf 120 Seiten. Gerade emanzipatorische Strömungen, das ist uns allen geläufig, wandten sich gegen den Ausschluss von Bildung von Frauen, sprachen sich für eine gemeinsame oder für eine gleiche Erziehung von Mädchen und Jungen aus. Und deshalb möchte ich das einfach nur in einem ersten Zitat deutlich machen, tatsächlich wie lange eigentlich solche Debatten schon ausgeprägt sind und dass es eigentlich absurd ist, dass wir uns heute immer noch auf einem solchen Diskussionsstand befinden. Und hierzu ein Zitat von Christine Pisan aus dem Buch, das Buch über die Stadt der Frauen, zuerst französisch erschienen, 1405, also Anfang des 15. Jahrhunderts. Und ich lese wieder kurz vor. Weißt du denn, weshalb Frauen weniger wissen? Nein, edle Frau, sag es mir bitte. Ganz offensichtlich ist dies darauf zurückzuführen, dass Frauen sich nicht mit so vielen verschiedenen Dingen beschäftigen können, sondern sich in ihren Häusern aufhalten und sich damit begnügen, ihren Haushalt zu versehen. Nichts aber schult vernunftbegabte Wesen so sehr wie die Praxis, die konkrete Erfahrung auf zahlreichen und verschiedenartigen Gebieten. Edle Herrin, wenn Sie also über einen aufnahme- und lernfähigen Verstand verfügen, weshalb lernen Sie dann nicht mehr? Antwort: Tochter, das hängt mit der Struktur der Gesellschaft zusammen, die es nicht erfordert, dass Frauen sich um das kümmern, was, wie ich dir zuvor erklärt habe, den Männern aufgetragen wurde. Es reicht, wenn sie den gewöhnlichen Pflichten, zu denen sie erschaffen wurden, nachkommen. Und so schließt man vom bloßen Augenschein, von der Beobachtung darauf, Frauen wüssten generell weniger als Männer und verfügten über eine geringere Intelligenz. Nun schaut ihr aber einmal die bäuerlichen Bewohner des Flachlandes oder die Bergbewohner an. In verschiedenen anderen Gegenden wirst du ebenfalls Wesen antreffen, die in ihrer Einfalt Tieren gleichen. Und dennoch kann es nicht den geringsten Zweifel geben. Die Natur hat sie mit ebenso vielen körperlichen und geistigen Gaben ausgestattet wie die weisesten und erfahrensten Männer, die in den Städten und Kommunen leben. Dies alles ist jedoch mit mangelnder Bildung zu erklären. Also, deutlicher kann man es, glaube ich, nicht sagen, und es wird aber auch deutlich, wie lange diese Diskussionen schon geführt werden und in welcher Intensität sie geführt werden. Und gerade im 17., 18. Jahrhundert erschienen zahlreiche ähnliche Arbeiten, also da entspann sich quasi eine ganze Querelle de femme, also ein ganzer Streit um die Stellung der Frauen in der Gesellschaft, ein ganzer Streit um die Geschlechterordnung. Und was aber aus dem Zitat auch deutlich wird, Christine de Pisan führt hier durchaus auch Natur an, aber diese würde eben nicht beschränken, sie würde nicht die Möglichkeiten von Menschen einengen, sondern sie würde da eigentlich dazu erstmal Menschen alle gleichermaßen mit den gleichen Fähigkeiten und Fertigkeiten beziehungsweise dem Potenzial dazu ausstatten. Und gerade eine entsprechende Sozialisation würde dazu führen, dass dieses Potenzial auch genutzt werden könne. Also hierzu lange Debatten, also das wurde sehr vielfältig diskutiert, gerade in Bezug auf geistige Fähigkeiten, aber darauf beschränkte man sich keineswegs, sondern schon im 19. Jahrhundert, beispielsweise Hedwig Dohm führte sehr deutlich an, dass auch Muskelstärke, also was auch heute noch häufig als unterscheidend zwischen Frauen und Männern geglaubt wird, keineswegs ein Unterschied sei, sondern sie führte gerade die sehr hart in Fabriken und auch in der Landwirtschaft arbeitenden Frauen an, die ja tagtäglich zeigten, dass Frauen das Gleiche leisten könnten wie Männer. Also da wird eben auch, also einfach die Realität, die tatsächliche Erfahrung machte schon solche Argumente zunutze, die eigentlich nur in einer bürgerlichen Ordnung aufkommen konnten. Also nur, wo möglichst eine Geschlechtertrennung vollzogen werden sollte, also für 10-20% der Bevölkerung, also tatsächlich für die Privilegierten, die sich das leisten konnten, da spielte das eine Rolle. Bei den anderen waren selbstverständlich alle in die Erwerbsarbeit eingebunden und es wurden eben auch diese Ausführungen von feministischer Seite auch für, also bei Hedwig Dohm, also ab der Zeit kann man tatsächlich langsam von Feminismus reden, vorher würde ich eher von Frauenemanzipation ähnlichen reden, also da kam der Begriff dann auf. Es wurde durchaus auch bezüglich solcher physischen und physiologischen Merkmale gestritten, die wir heute teilweise wieder als vorgegeben und unabänderlich wahrnehmen. Und das war durchaus weit verbreitet, also auch Mary Wollstonecraft beispielsweise argumentierte dazu und von ihr habe ich auch ein Zitat mit gewählt, und zwar in ihrer Schrift Plädoyer für die Rechte der Frau aus dem Jahr 1792, also gerade in der Französischen Revolution, sie versuchte sie zu befeuern noch, und ich lese wieder kurz vor. Um die Schönheit, die Zierde der Frauen zu erhalten, werden Glieder und Fähigkeiten schlimmer verkrüppelt als die Füße der Chinesen. Muskeln und Nerven werden geschwächt durch die bewegungsarme Lebensweise, zu der sie verdammt sind, während die Knaben an der frischen Luft toben. Also ganz plastisch wird deutlich, wie sich die Lebensbedingungen auf die Merkmale von Menschen ausprägen und wie sie das schon sehr deutlich im Blick hat. Ein weiteres Zitat möchte ich gleich kurz noch nachlegen von August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, 1879 erstmalig erschienen, obwohl es verboten wurde gleich, erschien es innerhalb kurzer Frist in 30 Auflagen bis Anfang des 20. Jahrhunderts in 50 Auflagen. Also tatsächlich ein weit verbreitetes Werk. Und ich lese wieder kurz vor. Woher kommt es, dass Kinder der besser situierten Klassen sich in der Regel von Kindern armer Leute in der Gesichts- und Körperbildung und in gewissen geistigen Eigenschaften unterscheiden? Es kommt von der Verschiedenartigkeit der Lebens- und Erziehungsbedingungen. Also hier auch ganz plastisch deutlich, und das macht uns eigentlich klar, schon im 18., 19. Jahrhundert war die Auswirkung der Lebensweise auf die Ausprägung von Fähigkeiten, von Fertigkeiten von Menschen klar. Es war klar, wie psychische Merkmale, wie aber auch physische und physiologische Merkmale dadurch geformt werden, und eigentlich also auch aus den praktischen Beispielen können wir das ja selber sehr gut nachvollziehen, wie Körper sozusagen auch zugerichtet werden können. Also historisch wird das besonders klar dadurch, ich hatte es vorhin schon gesagt, sehr viele Kinder starben schon vor Erreichen des 5. Lebensjahr. Da wird diese Auswirkung auf physische Merkmale, physiologische Merkmale ganz besonders deutlich. Da sind die Lebensumstände, dass das Menschen ermöglicht, entweder zu leben oder es ihnen versagt. Und auch heute mit Verhungern und Ähnliches, also das ist ja keineswegs etwas, was der Vergangenheit angehört. Also insofern tatsächlich das stets im Blick haben, wie ökonomische Situationen da tatsächlich dazu führt, dass täglich viele Menschen sterben, unter anderem, weil ihnen Nahrungsmittel und sauberes Trinkwasser vorenthalten wird. Die Möglichkeiten wären da, sie alle damit zu versorgen. Andererseits auch, weil ihnen beispielsweise Medikamente gegen HIV vorenthalten werden. Auch diese werden genug produziert, aber sie werden nicht in die ärmsten Länder geliefert, weil da nicht genügend Geld zur Verfügung steht. Und in einer anderen Produktionsweise wäre das möglich. Also das ist diese Gewinnorientierung und Gewinnmaximierung besteht nur in einer kapitalistischen Produktionsweise. Und wir mit den Fabriken, die da sind, mit unseren Fähigkeiten, die wir haben, könnten das sozusagen selbstverständlich ändern. Es wird historisch aber hier an den Stellen auch schon klar, dadurch, dass eben Leute in engen Behausungen lebten, eine Familie häufig in einem ganz kleinen Kämmerchen, in dem die Fenster nicht zu öffnen waren, dann zwischen den Häusern stinkende Rinnsale verliefen, sie häufig nicht mal irgendwie ein Bett hatten, sondern auf einem Haufen Lumpen schliefen. Daraus wird ganz plastisch deutlich, dass das muss einerseits etwas mit Menschen machen, das prägt sich in Menschen ein und das prägt sich auch in ihre Körperbildung ein. das sozusagen erstmal historisch gefasst. Es gibt auch aktuelle Theorien in der Soziologie dazu. Einerseits den Habitusbegriff von Pierre Bourdieu. Daraus wird einfach deutlich, also er führt das sozusagen aktuell nochmal aus, dass sich die Lebensbedingungen, die Lebensgewohnheiten, in denen Menschen groß werden, wie kümmern sich umgebende Menschen um jemanden, also wird jemand alleine groß, also im Wesentlichen allein, oder sind immer andere Menschen mit dabei und Ähnliches, also wie sich das in die gesamte, also in den Habitus von einem Menschen, also in das gesamte Auftreten eines Menschen, aber auch in den ganzen Habitus einprägt, und darunter ist beispielsweise auch die Haltung gefasst, also geht jemand eher aufrecht oder eher gebückt, also solche relativ einfache Sachen, die man sich ganz gut vorstellen kann, aber auch bezogen auf die Sprache, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen eben auch gerade unterschiedlich dann ausgeprägt ist. Also er bezeichnet das dann eben damit, dass der Habitus quasi die ganze geronnene Lebensgeschichte eines Menschen darstellt, also dass die gesamte Erfahrung sich auch in der Außenwirkung und auch in dem Umgang, wie Menschen miteinander umgehen können oder wie ein Mensch auf andere zutritt, sich jeweils auch ausprägt. Das quasi als moderne Ausformung davon. Ein zweiter aktueller Ansatz, den man daran gut anknüpfen kann, ist der sogenannte Embodiment-Ansatz, unter anderem von Anne Fausto-Sterling. Und sie beschreibt, wie sich eben gerade Erfahrungen einkörpern, also wie sich tatsächlich physiologische und physische Merkmale nach den Möglichkeiten, die einem Menschen zur Verfügung gestanden haben, ausbilden. Und der Ansatz wird gerade in der Neurobiologie von kritischen Neurowissenschaftlerinnen verfolgt. Und da wird, also eigentlich ist das ja selbstverständlich, also wenn wir uns vorstellen, dass ein Kind beispielsweise sehr früh mehrere Sprachen erlernt, prägt sich das auch in die Hirnstrukturen ein und werden einige Synapsen mehr und andere weniger möglicherweise ausgebildet. Genauso, wenn ein Kind früh lernt, beide Hände synchron zum Musizieren zu verwenden, dann macht das sozusagen auch was in den in den physischen Möglichkeiten, die ein Mensch hat, ähnlich auch zu Trainingsbedingungen und sehr weit ausgeprägt. Das macht jeweils etwas mit dem Gehirn und das haben sozusagen diese Wissenschaftlerinnen im Blick und sie führen quasi aus, dass, also es gibt ja selbst heute noch solche Theorien, die immer versuchen, vorgegebene, unabänderliche Unterschiede im Gehirn zu finden. Das wäre ein eigener Input nochmal, also häufig sind die sehr schlecht fundiert, also methodisch schon schlecht, vielleicht können wir auch in der Diskussion nochmal darauf kommen. Und sie verweisen darauf, dass selbstverständlich Sozialisation sich in das Gehirn einprägt, also die Möglichkeiten, die ein Mensch hat, und damit wird aber auch deutlich, ein Mensch ist ohnehin nicht so aufzulösen in einen potenziellen Geist und daneben bestehe ein Körper, sondern ein Mensch ist ein Mensch, also das, den kann man sozusagen dann nicht auflösen. Ja, jetzt kommen wir gerade an Gehirn an. Ich möchte das nochmal ein Stück weit öffnen, dass wir tatsächlich im Blick behalten, es bezieht sich auf die gesamten physischen und physiologischen Möglichkeiten, also jetzt nicht wieder auf vermeintlich geistige Fähigkeiten beschränkt. Und das wird an Beispielen, beispielsweise aus dem Spitzensport, kann man das recht gut machen, weil also da jeweils verglichen die besten Männer und Frauen, also die da die Möglichkeiten haben, also mit Spitzenleistungen. Wir würden wahrscheinlich alle an diese Leistungen nicht heranreichen, es sei denn, hier sitzt gerade eine Weltrekordhalterin. Und da wird beispielsweise deutlich, wie sich auch wie Fähigkeiten sehr unterschiedlich eingeschätzt werden von Frauen und Männern, als beispielsweise Gertrude Ederle im Jahr 1926 als erste Frau den Ärmelkanal durchschwamm, überraschte sie nicht nur damit, dass sie es überhaupt schaffte, also das wurde Frauen bisher abgesprochen und es wurde immer ausgeführt, ach, die seien gar nicht dazu in der Lage. Nein, sie war sogar noch 2 Stunden schneller als der bisherige Weltrekordler, also ein Mann auf diesem Gebiet. Und sie hatte auch schon auf geringe, auf kurze Distanzen auch zuvor schon einige Weltrekorde aufgestellt und auch stellte sie in der Folge noch auf. Und bei ihr ist nun spannend, sie trainierte sozusagen ab dem 8. Lebensjahr Schwimmen, einfach weil es ihr Spaß machte, obwohl es die betreuenden Personen ihr verboten hatten. Also da ganz spannend, sie setzt sich durch und kann sozusagen solche Leistungen erbringen. Bei einem Jungen hätte sich der vermutlich in vielen Fällen nicht mal durchsetzen müssen. Also da diese Perspektive sehr deutlich. Ein weiteres Beispiel, das ich anführen möchte, ist aus dem Marathon bei Anne Faustus-Törling aufgeführt in dem Buch Myths of Gender, also sehr zu empfehlen, gibt es auch in deutscher Sprache Gefangene des Geschlechts aus den 80er Jahren, also nach wie vor noch relevant, auch relevant, Sexing the Body, auch von ihr, das ist 2000 erschienen. Und hier wird deutlich, also Frauen durften an Marathon-Wettkämpfen erst seit den 1960er Jahren teilnehmen. Vorher war das für sie nicht möglich, ausgeschlossen, aus ähnlichen Begründungen wie jetzt beim Schwimmen. Und da sehen wir zunächst einen Abstand von mehr als einer Stunde, 1¼ Stunde. Der hat sich, ich habe die Linie etwas verlängert, der hat sich aktuell auf 10 Minuten etwa verkürzt. Und das ist das Spannende. Also in den 60er Jahren konnte noch ausgeführt werden, ach, na, Frauen, die rennen doch nur halb so schnell wie Männer, die können doch das alles nicht leisten. Und solche Unterschiede, also so ein Unterschied von mehr als einer Stunde, konnte damals als natürlich vorgegeben, unabänderlich erklärt werden. Und hier wird aber sehr schön deutlich, wenn Frauen die Möglichkeit haben, also auch möglicherweise dann Trainingsbedingungen sich angleichen, dann verringert sich der Abstand. Und wenn wir in den Blick nehmen würden, dass tatsächlich gleiche Trainingsmöglichkeiten von früh aufgegeben sind, also dass sich ein ähnliches Prestige an Sportarten für Frauen knüpfen würde, wie es für Männer gilt, also gerade im Fußball ist das ja augenscheinlich, Männerfußball wird ganz stark gefördert, also gerade Profisport, da fließt sehr viel Geld rein. Im Frauenfußball, die Frauen müssen jeweils noch eine Erwerbsarbeit nachgehen nebenbei. Das bedeutet selbstverständlich, selbst die sich da durchgesetzt haben, haben sozusagen wesentlich schlechtere Trainingsbedingungen. Gleichzeitig die Sozialisation in der Gesellschaft regt bisher immer noch weniger Mädchen in einem entsprechenden Alter an, wie es beispielsweise für Jungen der Fall ist. Also dass sich, also Mädchen beginnen später sozusagen, sich entsprechend sportlich zu betätigen und es schließt sich keine so lukrative, prestigeträchtige Karriere an und es gibt auch keine solche Talentsuche, wie es beispielsweise bei Jungen und Männern in vielen Fällen gibt. Es gibt Ausnahmesportarten. Dass das keineswegs der Vergangenheit angehört, möchte ich auch an 2 Punkten sagen. Also einerseits in Bezug auf Skispringen. Also da war ja immer sehr auffällig, dass da die letzten Jahre auch bei Olympia immer nur Männer von der Schanze fielen. Und also mich hat es immer gewundert, warum wird nicht auch Frauen-Skispringen gezeigt? Es gab keine entsprechenden Wettkämpfe für Frauen, es gab keine Weltmeisterschaft für Frauen-Skispringen, es gab keine olympische Teilnahme für Frauen-Skispringen und die erste olympische Teilnahme wird 2014 sein. Also da ist das geöffnet, seit 2009 ist das sozusagen erst gegeben. In der nordischen Kombination ist das auch dann noch in weiter Ferne. Also selbst an den Punkten, also es wird immer so gesagt, Emanzipation sei so weit fortgeschritten und sowas und Gesellschaft habe sich doch angeglichen und die Geschlechterordnung, es bestünden angeblich ähnliche Möglichkeiten, das wird schon durch solche Sachen dann eindeutig widerlegt. Und damit hoffe ich zumindest, dass mein Ansatz deutlich geworden ist, dass sehr lange dafür schon gestritten wurde und auch fundiert gestritten wurde, dass psychische, physische, physiologische Merkmale ein Ergebnis von den Lebensbedingungen sind, also abhängig von der Wohnsituation, von der Ernährung, von Trainingsmöglichkeiten und anderen Möglichkeiten wie Bildung, selbstverständlich dazu, Erziehung, solche Möglichkeiten eben gerade in den Blickpunkt genommen wurden. Und dass man sich aber eben keineswegs irgendwie auf psychische Fähigkeiten beschränkte, also nicht nur auf geistige Fähigkeiten beschränkte, sondern dass diese Debatten auch direkt um physische und physiologische Merkmale geführt wurden. Und also ich hoffe, das ist so ein bisschen deutlich geworden, dass das aus meiner Sicht zumindest ausreichend unterlegt ist. Und hier würde ich dann auch kurzen Break machen und einfach mal fragen, ob es hierhin schon Fragen oder Anmerkungen sind. Sind Sie? Du warst ein Druck. Also, dass Frauen Ski springen wollen, kann ich mir ja vorstellen, dass man da kämpft. Aber gibt es denn auch Untersuchungen, ob Männer Lust haben, Synchron zu springen? Du hast dich auch noch gemeldet? Ich denke jetzt gerade nochmal über die sportlichen Leistungen nach. Und Fakt ist ja, dass es bei den maximalsportlichen Leistungen im oberen Bereich die Unterschiede immer gibt. Aber immer nur, was die Maximalleistung sozusagen betrifft. Jetzt könnte man ja, ich neige nicht dazu, aber ich denke jetzt sozusagen in der Gegenargumentation, jetzt müsste man ja dann sozusagen sagen, wenn also die Biologie es möglich macht, das männlich geborene Menschen, biologisch männlichen Geschlecht, die maximalen Leistungen immer mehr fähig sind als Frauen im gleichen Trainingszustand, dann müsste es ja sozusagen umgekehrt dann bei dem weiblichen Geschlecht auch Besonderheiten geben, die Frauen dann besser könnten, die aber dann eben nicht in der maximalen körperlichen Leistungsfähigkeit liegen, habe ich mir gerade überlegt. Also einerseits möchte ich gleich auf den einen Punkt erwidern, also das habe ich ja gerade beim Marathonlauf deutlich gemacht, wenn tatsächlich eine Sozialisation von Anfang an eine ähnliche wäre, also die gleiche wäre, also das Geschlecht keine Rolle spielen würde, dann würde ich denken, dass da auch die Maximalleistung, dass sich das vollständig angleichen wird. Und da wird ja deutlich, also es ist ja auch ganz spannend, wer hat eigentlich Möglichkeiten, an solchen Sportarten teilzunehmen. Also wer hat die Bedingungen, um überhaupt trainieren zu können, und da wird eben auch die ökonomische Abhängigkeit sehr deutlich. Also gerade aus vielen ärmeren Ländern können nur sehr wenige an solchen Möglichkeiten teilnehmen und dann gegebenenfalls auch nur in den Sportarten, in denen sie dann eben einfach so trainieren konnten, ohne teures Beiwerk, was dafür letztendlich notwendig war. Und es gibt noch keine Beispiele. Leistungssport, wo zum Beispiel was die Maximalfähigkeit, also Sprint zum Beispiel oder Sprung oder auch Wurf, für Frauen sozusagen die Maximalleistung von Männern übertroffen haben. Auch wenn diese Frauen schon seit 20, 30 Jahren genauso trainieren wie Männer, von klein an, von Kindern. Also die Unterschiede gibt es ja. Aber genau das ist der spannende Punkt. Also es gibt beispielsweise Untersuchungen zum Umgang von mit Mädchen und Jungen, und da wurde ein neugeborenes Kind erwachsenen Menschen einmal als Mädchen vorgestellt, beispielsweise, und dann waren so Ausführungen, ach, ist das nicht zart und ach, ist das nicht hübsch und ähnliches. Und das gleiche Kind wurde dann als Junge vorgestellt und da wurden ganz andere Assoziationen damit verknüpft. Ist das nicht, also ist es nicht so stark und schon so groß und ähnliche Sachen bei ein und demselben Kind. Und das ist eigentlich der spannende Punkt. Also wie tief ist in unserer Sozialisation Geschlecht schon verankert? Wie tief ist das schon drin, dass sozusagen von Anfang an eine Ungleichbehandlung stattfindet, bei der unterschiedliche Aufmerksamkeiten auf Jungen und Mädchen gelenkt werden und was gar nicht möglich ist zu reflektieren. Und damit würde ich wieder an Simone de Beauvoir anschließen. Sie macht deutlich, also klar, also aktuell haben wir in dieser Gesellschaft ganz tatsächlich Frauen und Männer vor uns, die sich in Kleidung unterscheiden, die sich auch in Tätigkeiten unterscheiden, die sich in Leistungsvermögen unterscheiden. die sich also die sich vielfältig unterscheiden, die unterschiedlich von Gewalt betroffen sind, Frauen mehr als Männer. Und das, also aktuell gibt es in dieser Gesellschaft Frauen und Männer, und es ist notwendig, dafür zu streiten, dass eine Gleichbehandlung möglich wird, dass keine Diskriminierung, keine Benachteiligung, keine Gewalt mehr stattfinden kann. Das verleitet sie aber nicht dazu, und das ist der zweite Punkt, den sie plastisch deutlich macht. Deshalb nimmt sie nicht an, dass diese Einteilung Männer-Frauen damit vorgegeben und unabänderlich wäre, sondern sie sagt, nee, das ist gerade ein Produkt der Sozialisation, der Erfahrung. Also warum kommen wir eigentlich so schnell immer auf den Punkt, okay, es zeigen sich aktuell Unterschiede, die müssen natürlich sein. Das ist überhaupt nicht validierbar, sondern die können genauso ein Produkt der gesellschaftlichen Ungleichbehandlung sein. Und diese zwei Punkte macht Beauvoir eigentlich sehr schön auf und sehr schön deutlich. Können wir abschließend sagen, diese intersexuelle Läuferin, das war glaube ich letztes Jahr bei der Leichtathletik-WM oder so, die hat ja auch deutlich gemacht, dass das ganze binäre System so nicht hinhaut. Als dann plötzlich groß der Aufschrei war, ja, sie sei ja angeblich gar keine Frau, sondern sie sei ja eigentlich ein Mann, und es war dann vollkommen unklar, was sie eigentlich ist. Das war ja, dann hat es ja nochmal deutlich gemacht. Wo es dann eben um die Leistung ging, also, um die Bewertung der Leistung. Genau. Und damit wird aber auch, also gerade bei ihr wird deutlich, dass es keinesfalls um irgendwelche biologischen Merkmale geht, sondern es geht im Wesentlichen um Kleidung, und sie wurde gerade denunziert, weil ihre Konkurrentinnen gesagt haben, nee, die hat aber eine zu flache Brust, die kann keine richtige Frau sein, und sozusagen von einer solchen Außenwahrnehmung wurde dann auf ihr Geschlecht getroffen, und deshalb wurden sozusagen so viele Diskussionen dann angestellt in der Folge, und dann das Ergebnis ging ja vollkommen unter. Also es wurde ein ganzes Expertenteam auf sie angesetzt, und das kam auch zu keinem abschließenden Ergebnis quasi. Und das ist eigentlich der spannende Punkt. Also offensichtlich eine Biologie, eine Medizin weiß gar nicht so genau, was Geschlecht ist, wie immer dargestellt wird. Ein weiterer spannender Punkt ist, und der eigentlich dieser beängstigende Punkt dabei ist, nicht etwa sie selber wurde gefragt, bist du Frau oder bist du Mann? Also sie hatte nicht die Entscheidungshoheit darüber, sondern sie wurde schon immer irgendwie verhandelt. Also sie wurde dann als intersexuell dargestellt. Sie hat von sich gesagt und explizit, sie ist eine Frau, damit ist sie eine Frau. Und es wurde sozusagen diese gesamte Debatte um Geschlecht und Biologie und Ähnliches auf ihrem Rücken ausgetragen. Und was bedeutet das eigentlich? Also in welcher Gesellschaft leben wir, dass ein Mensch so dazu genötigt wird, sich zu rechtfertigen? Und wie wirkmächtig muss dann offensichtlich Geschlecht sein? Also das ist da, was eben aus meiner Sicht plastisch deutlich wird. So. Und deshalb eben auch, da intensives Streiten auch auf emanzipatorischer Ebene, also auch in linken, linksradikalen Kreisen sollte man, glaube ich, immer Theorien verhandeln als Theorien und auch davon Abstand nehmen, dass die dann auf Rücken einzelner Leute dann zu begründen, was ja auch manchmal passiert, so im Zusammenhang. Ja, oder? Was ich für mich noch eine Frage stellen würde, du bist ja Biologe, was ich da zu dem Thema, gibt es einen Unterschied von der Energie, vom Energiebedarf, was zum Beispiel eine Frau oder ein Mann benötigt, um das gleiche Gewicht zum Beispiel an Muskeln aufzubauen, oder gibt es einen Unterschied, wie der Muskelaufbau an sich, an welche Muskeln sich stärker oder schwächer aufbauen beim jeweils biologischen Geschlecht? Also das ist wieder eine Frage, also damit würde ich auch ein Stück weit wieder mit Beauvoir antworten. Also diese biologischen Unterschiede gibt es an dieser, also woher sollen diese Unterschiede kommen? Also es gibt eine gemeinsame Anlage sozusagen, eine menschliche Anlage, die sich in einem Entwicklungsprozess ausdifferenziert. Und da mögen sich einige Organe so oder so entwickeln, aber keineswegs ist dort vorgeschrieben, dass es stets nur weibliches und männliches Geschlecht einerseits geben muss, und es haben auch stets umgebende Einflüsse aller Art sozusagen Einfluss darauf, wie sich spezifische Merkmale ausbilden. Also das Ganze ist eher individuell, und eine unterschiedliche Funktionsweise von Muskeln gibt es nicht. Also das ist was auch immer wieder diskutiert wird, aber die gibt es schlicht nicht, sondern es prägen sich eben auch sehr frühe unterschiedliche Möglichkeiten und Trainingsbedingungen gerade auf dieser Ebene auch mit ein. Also, und Energieumsatz hängt davon ab, wie geschult man sozusagen auch ist, eine bestimmte Tätigkeit auszuüben. Also wer nicht so geübt ist, verbraucht häufig mehr Energie dafür. Ja, wir können ja von den gleichen Grundbedingungen mal ausgehen. Beziehungsweise wäre dann ja auch die Frage, ob zum Beispiel hormonelle Einflüsse einen Einfluss darauf haben, die ja nur bei Frauen und Männern unterschiedlich sein können, die bestimmte hormonelle Zusammensetzung. Der Kernpunkt, auf den wir hinauskommen, ist, dass diese Unterschiede, also deshalb das auch zum durchaus Leistungssport, dass diese Unterschiede individuell sind. Also dass Männer sehr stark sich untereinander unterscheiden, dass Frauen sich sehr stark untereinander entscheiden, aber direkt ein Unterschied einerseits in Muskelaufbau, andererseits in Energieverbrauch kann nicht gezeigt werden, beziehungsweise es gibt entsprechende Studien, aber es gibt genügend begründete Belege, die dagegen sprechen. Und das eigentlich ist, also das ist tatsächlich der Punkt, auf den ich auch hinaus will. Das geht dann auch nachher noch ein bisschen auf diese Debatte mit Gebärmutter. Geschlecht prägt sich tatsächlich individuell unterschiedlich aus, und zunächst ist in einem kleinen Zellhaufen, der sich dann irgendwann embryonal entwickelt und aus dem dann irgendwann ein Mensch geboren wird. Grundsätzlich sind erstmal alle Möglichkeiten da, dort gegeben, die sich ausprägen können. Und so. Und das zeigt sich beispielsweise auch bei dem Genitaltrakt ganz deutlich. Das zeigt sich auch bei der Hormonsituation. Also beispielsweise diese Annahme, die häufig gemacht wird, dass Hoden immer Androgene produzieren würden, also Testosteron beispielsweise, und Eierstöcke immer Östrogene produzieren würden, also beispielsweise Östron. Das ist so, wie es gesagt wird, schlicht falsch. Weil sowohl Eierstöcke als auch Hoden produzieren sowohl Östrogene als auch Androgene. Und dabei, also einerseits, sie produzieren es jeweils beides, sie sind auch keineswegs die einzigen Organe, die diese Hormone produzieren, sondern die werden auch beispielsweise in der Plazenta produziert, auch in der Nebenniere produziert, sie werden im Fettgewebe umgewandelt, also wenn jemand beispielsweise zu viel Testosteron hat, wird das im Fettgewebe in Östrogen umgewandelt. Und insofern da keineswegs so einfach, auch nur ein Nebensatz, also das wäre wirklich ein ganz anderer Vortrag, noch auf die biologischen Sachen genau einzugehen. Der Biosyntheseweg ist ein und derselbe, also sie gehen aus dem gleichen Biosyntheseweg hervor. Das bedeutet, damit Östrogene gebildet werden können, werden zunächst immer Androgene gebildet, und die werden dann durch ein Enzym, beispielsweise also im Wesentlichen Aromatase, also das ist einfach ein Stoff, der dann diese Umwandlung bewirkt, erst in Östrogene umgewandelt. Und einerseits sowohl bei allen Individuen Östrogene als auch Androgene produziert, als auch gemeinsamer Biosyntheseweg. Und was wichtig anzumerken ist, und das hat Anne Fausto-Stirling beispielsweise sehr schön herausgearbeitet, ist, dass, jetzt habe ich gerade den Punkt, auf den ich noch hinaus wollte, dass diese Hormone keinesfalls nur eine Bedeutung insbesondere bei geschlechtlicher Entwicklung haben, sondern dass sie beispielsweise Bedeutung haben bei der Ausbildung von Knochenhärte. Also sie sind bei allen Menschen dafür notwendig, um stabile Knochen auszubilden, sonst entsteht Osteoporose, im Volksmund Knochenweiche. Sie sind notwendig, damit komplexe Organentwicklungen stattfinden, beispielsweise der Niere oder des Herzens. Und sind diese Hormone nicht vorhanden, kann sich so etwas nicht ausbilden. Und entsprechend regt Anne Fausto-Stirling an der Stelle auch an, sie eben nicht mehr als Geschlechtshormone zu bezeichnen, womit eben diese ganzen vielfältigen Wirkungen verschleiert werden, sondern als Wachstumshormone. Also deshalb, gerade an diese biologischen Sachen kann man viel tiefer rangehen noch. Ich bin jetzt von Haus aus Genetiker, Genetikerin und ich habe mich eben in meiner Doktorarbeit gerade mit den genetischen Sachen dann genauer beschäftigt und da zeigt sich auch diese Vielfalt, also auch dieses Voraussetzen, ein Y-Chromosom sei doch so notwendig, damit Männer entstehen, männliches Geschlecht entstehen wird. So einfach ist es schlicht nicht. Das wird schon widerlegt dadurch, dass es beispielsweise XX-Männer gibt, also Männer mit einem typisch, als typisch weiblich betrachteten Chromosomenbestand und als typisch männlich ausgeprägten Genitalien. Also so einfach ist es tatsächlich nicht und ja, also ich hoffe, dass das so ein bisschen deutlich geworden ist. Also es geht tatsächlich darum und das ist auch ein Knackpunkt, einfach davon abzugehen, zu sagen, dass Merkmale immer vorgegeben seien, beispielsweise in Chromosomen oder Gen, sondern das war einerseits in feministischer Theorie wichtig, das war in marxistischer Theorie wichtig und auch gerade in einer biologischen Wissenschaft war es sehr wichtig, immer Entwicklungsprozesse als bedeutsam zu betrachten. Also wie entsteht ein Merkmal erst und nicht zu sagen, na das ist ja so quasi schon vorgegeben, sondern es entwickelt sich erst und ist offen für Einflüsse aller Art zu allen Zeitpunkten. Du hattest dich? Ja, ich wollte noch was zum Spitzensport sagen. Und zwar muss man ja auch bedenken, dass selbst wenn man davon abkommt, zu sagen, dass es eine Natürlichkeit gibt, eine natürliche Determinierung als Mann oder als Frau, hat man es ja mit einer Kulturgeschichte zu tun, mit festgeschriebenen Rollenmustern, die Jahrtausende Jahre alt sind. Also das ist, da, wenn man sagt, es sei nicht natürlich, das heißt ja nicht, dass es weniger konkret ist dadurch, dass Unterschiede existieren. Selbst wenn sie nicht natürlich gegeben sind, sind sie herausentwickelt. Und die Frage ist, wie man dagegen entwickelt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich da richtig verstanden habe, weil ich glaube, also ich weiß nicht, wie groß der individuelle Einfluss sein kann. Also ich weiß nicht, inwieweit man individuell gegen diese ganze Kulturgeschichte agieren kann. Also ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Also ich glaube, ich hatte zwischendurch das Gefühl, es ist sehr, sehr utopisch zu sagen, man kann jederzeit ändern und eingreifen, weil ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Ganz kurz stören. Dankeschön für den Einwurf, ich finde das total super. Weil es auch so ein Moment ist, was mir halt teilweise so nicht gefehlt hat, aber dieser Zeitraum, dieser Kulturentwicklung, den wir gegangen sind, ist hier und auch mit diesem ganzen Beispiel, wie du so schön eingesehen hast, illustrativ, wie das ausschaut, dass wir damals, du hast auch zwei Bücher aufgeführt, im Abstand von 200 oder 300 Jahren, also 14. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, ist total aber der Fakt von der Zeit, ja. Also die Frage ist die Frage ist noch nicht, wie können wir uns weiterentwickeln, die Frage ist, wie organisieren wir Gesellschaft, weil wir haben Gesellschaft zuhauf, ja, also wir haben uns ja auch vermehrt zuhauf. Und das in ganz freier Ordnung im Prinzip, weil die Ordnung im Denken oder im Fühlen, im Sein ja eigentlich schneidend ist, wie du ja behauptest, ne? Wir sind halt geistige Geschöpfe. Und mit diesem Geist können wir eigentlich alles anscheinend, was wir wollen. Also es geht eigentlich auch um die Entwicklung zu. Also werden wir eigentlich im Prinzip sowieso natürlicher und kriegen genau dadurch diese Auseinandersetzung, die wir haben, nämlich, dass wir natürlich trennen und es auch notwendige Trennungen gibt, finde ich. Eben durch die Masse auch, die wir bewältigen, alle miteinander. Also ja. Ist jetzt, also ich wollte nur noch mich bedanken für den Einwurf, der. Ich wollte aber, also ich bin für dieses Engagement dagegen. Die Frage ist nur, wie weit es wirklich realisierbar ist oder in welchen Grenzen man es denken muss. Aber ich glaube, da bist du derjenige, der uns auffordert, da irgendwie neue Gesetzmäßigkeiten zu formulieren und vielleicht auch noch zu schaffen, die anzuwenden und um das an unsere Kinder weiterzugeben, auf dass wir das irgendwann mal vielleicht nicht konfliktlich haben. Das ist schon paradiesisch. Also ich meine, wir waren schon bei der Maximalleistung. Selbst die menschliche Maximalleistung ist gesellschaftlich konstruiert. Genau. Wenn wir uns die Weltrekorde jetzt anschauen und die wären vor 50 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen, absolut, unabhängig von Geschlecht oder auch von der Sportart. Ja, und da merkt man doch wieder, es kommt nur darauf an, was wir uns im Kopf für eine Möglichkeit einräumen. Ja. Und Tim ist da Also darf ich mal ganz kurz diese Also darf ich ganz kurz an der Stelle trotzdem so einen kleinen Bruch an der Stelle einfügen. Ich habe jetzt noch zwei Meldungen. Hier drüben war eine, glaube ich. Und da hinten war noch eine. Hatte sich noch jemand anders gemeldet? Ansonsten würde ich gern noch an der Stelle weitermachen wollen. Ich würde gern auf die zwei Punkte zumindest an der Stelle antworten. Also einerseits ist mein Punkt nicht, dass wir alles aus dem Geistigen entwickeln. Das ist genau nicht mein Punkt. Das ist eine idealistische Vorstellung. In dem Sinne zu sagen, es wird alles nur auf Theorieebene ausgehandelt, sondern ich möchte gerade stark machen, wir unterliegen unterschiedlichen Lebensbedingungen. Also einige Leute sind ärmer, Menschen, die im Moment in diesem Land Flüchtlinge sind, die werden an den Existenzgrundlagen getrieben. Es werden Menschen, es verhungern tagtäglich ganz viele Menschen. Also diese ökonomischen... Nee, lass mich... Lass, da, Nicole! Also... Nee, also das ist genau der Punkt. Da wird gerade deutlich, es sind die Lebensbedingungen, die dazu führen, dass Menschen in dieser Gesellschaft unterschiedliche Möglichkeiten haben, und es sind nicht irgendwelche Theorien, die auf einer idealen Ebene verhandelt werden, sondern das ist gerade der Aspekt, der gerade in der bürgerlichen Wissenschaft viel gemacht wurde und dann häufig ausgeführt wurde. Also es wurde beispielsweise davon gesprochen, wir wollen von dem Menschen sprechen, also von dem idealen Menschen, und dafür wurden irgendwelche Möglichkeiten ersonnen. Es wurde von der idealen Frau und von dem idealen... Nein, bitte, lass mich doch mal kurz den Punkt ausführen. Es wurde von der idealen Frau und dem idealen Mann an der Stelle gesprochen, und die Theorien basierten stets darauf. Und der Punkt einer, also sowohl feministischer Argumentation als auch marxistischer ist, steht zu sagen, nein, wir reden nicht von dem Menschen, sondern wir reden von den Menschen. Wir müssen stets im Plural reden. Jeder Mensch ist individuell unterschiedlich und jeder Mensch wird sozusagen erst in konkreten Lebensbedingungen. Und das ist eigentlich der spannende Punkt. Ich möchte jetzt trotzdem, weil ich glaube, bei dir spielt Biologie, glaube ich, im Moment dieses Denken da drin eine ganz starke Rolle. Ich habe gerade versucht darzustellen, eben gerade diese Auffassungen, die häufig gegeben sind, also sowohl für Genitalien, sowohl für Hormone, sowohl für Chromosomen, sowohl für Gene, also die Faktoren, die heute als besonders bedeutsam für Geschlecht betrachtet werden, sind keineswegs so eindeutig, wie es immer populär verhandelt wird, sondern eine biologische Wissenschaft weiß konkret nicht, wie Geschlecht tatsächlich sich ausbilden soll. Und diese Ideale, also nochmal auf den Punkt, der Mensch, die Frau, der Mann, das hat jetzt aktuell Katrin Peters beispielsweise in ihrem Buch Rätselbilder des Geschlechts sehr schön herausgearbeitet. Solche Ideale wurden erst davon gewonnen, also zunächst gab es Betrachtungen, auch Fotografien davon, was ist eigentlich das Schöne, das was als Idealvorstellung war. Entsprechend wurden in der Biologie und Medizin die Menschen ausgewählt, die untersucht wurden, entsprechend wurden die Leute ausgewählt, die fotografiert wurden. Und daraus hat sich erst das Verständnis einer Normalität und eines Durchschnitts herausgebildet. Also diese Abbildung des Schönen wurden in Verbindung gesetzt mit Texten und Abbildungen, und damit galt dann das als typisch männlich, als typisch weiblich, als typisch menschlich. Und das sind gerade die spannenden Punkte daraus. Und deshalb meine Anregung, sich nicht zu schnell auf Biologie zurückzuführen, weil das ist eben auch gerade eigentlich eine Unterstellung, die auch vielen Frauen gemacht wird, dass sie potenziell gebärfähig wären. Also bis ins Jahr 2004 gab es in der Bundesrepublik Deutschland, wurde die künstliche Befruchtung durch Krankenkassen gefördert. Die wurde dann in dem Jahr abgeschafft. Das Bundesland Sachsen hat 2009 die Förderung wieder eingeführt, weil festgestellt wurde in Untersuchungen, medizinischen Umfragen, dass 15% der der heterosexuellen Paare, die ein Kind wollten und dieses schon länger versuchten, dazu nicht in der Lage waren. Also 15% der heterosexuellen Paare, also andere waren gar nicht im Blick. Und es ist stets davon die Rede, 15% plus X, und X wird häufig für eine hohe Dunkelziffer ausgeführt. Also hohe Dunkelziffer heißt Leute, die gar keine Medizin aufsuchen, beispielsweise weil sie sich damit abfinden, keine Kinder zu haben, die andere Auswege finden, beispielsweise Adoption von Kindern, die auf irgendwelche andere Weise Betreuung von Kindern übernehmen. Und das sind eigentlich, also, und da wird deutlich, das, was wir aus unserem Ansehen von Menschen so gerne voraussetzen. Also wir lesen Menschen gern als weiblich oder männlich, weil wir bestimmte Zeichen dafür eindeutig gelernt haben. Und wir setzen dann beispielsweise auch eine potenzielle Gebärfähigkeit, eine potenzielle Zeugungsfähigkeit voraus, die aber also tatsächlich einfach so nicht gegeben sein wird. Und keineswegs so gegeben sein muss. Und da muss man sich vorstellen, was wird eigentlich einer Frau angetan, also da wir jetzt bei Gebärfähigkeit waren, was wird einer Frau angetan, der immer gesagt wird, Gebärfähigkeit ganz wichtig, sonst bist du keine Frau, wie es in dieser Gesellschaft häufig gemacht wird. Damit werden sozusagen dann, also was muss in der dann sozusagen ablaufen, sozusagen nicht als vollwertige und vollständige Frau dann zu gelten. Und das einerseits die organischen Ausführungen, was wiederum bei Menschen ganz spannend ist, und das ist eigentlich das, was Menschen auch ausmacht, ist tatsächlich der Wunsch, Kinder zu haben. Und wir sehen aktuell, dass ganz viele Menschen sich nicht für Kinder entscheiden, aus den verschiedensten Gründen. Und gerade der Wunsch fällt gerade aus biologisch-medizinischen Untersuchungen heraus. Und was ist das wieder auch für ein Vorgehen? Also warum werden Leute auf organische, potenziell organische Möglichkeiten zurechtgeschnitten und werden andere Betrachtungen nicht einbezogen? Und ein letzter Satz zu Fortpflanzungsfähigkeit. Es ist gerade ganz spannend, also gerade bei biologischen Untersuchungen, wenn dann Embryonalstadien untersucht werden, da ist eben dieses Fortpflanzungskriterium keineswegs dafür entscheidend, um weiblich, typisch weiblich und typisch männlich zu sein, sondern da findet sich häufig, also die Untersuchsorganismen sind häufig irgendwelche Mäuse, da wird häufig ausgeführt, dass sich die Individuen typisch weiblich oder typisch männlich ausbilden würden, aber sie sind nicht fortpflanzungsfähig. Also das ist die häufige Argumentation. Also an welchen Ebenen wird eigentlich Fortpflanzungsfähigkeit mit angeführt? Das eine kurze Antwort ein bisschen dazu. Ich möchte noch auf den utopischen Gedanken eingehen, weil tatsächlich, das ist gerade der spannende Punkt, wir können wesentlich mehr machen, als wir können, wenn wir uns nämlich gerade vor Augen führen, dass vor kurzem war ja die Veranstaltung zu Identitäten beispielsweise, solche Identitätskonzepte wie lesbisch, schwul, heter, wie wir sie heute kennen, die haben sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts herausgebildet. Also warum halten wir so deutlich daran fest? Da vorher ging es gerade um eine Tätigkeit, also es wurde einerseits in den Gesetzestexten wurde ein sexueller Akt bestraft, aber deshalb knüpfte sich daran nicht gleich eine ganze Lebensgeschichte eines Menschen. Also es wurde nicht gesagt, dass ein Mensch jetzt, was weiß ich, diese Gene haben würde, um schwul zu sein oder lesbisch zu sein, diese Merkmale haben würde, dass sich das schon in seiner Berufswahl ausprägen würde, dass er mit einem bestimmten Gang sich fortbewegen würde oder ähnliches. Das knüpfte sich alles nicht an, sondern die Leute hatten schlicht Sex und der konnte eben auch mal in Anführungsstrichen wieder natürlich sein. Und das ist der spannende Punkt. Und ich glaube, eher gerade den Blick auf tatsächliche Tätigkeiten zu richten, also nicht stets davon auszugehen, also wir brauchen so feste Identitäten, wir brauchen irgendwas Kollektives, worauf wir uns beziehen können, sondern einfach miteinander auszuhandeln, miteinander zu sprechen, auch vielfältigere Merkmale in den Blick zu nehmen, uns nicht nur an dem festzuhalten, was uns immer eingeredet wird, was typisch weiblich und typisch männlich ist, um auch ein sexuelles Begehren zu äußern, sondern Menschen so zu begehren, wie sie sind. Da wird eine ganze Menge Potenzial eigentlich auch möglich. Einen utopischen Ausgang habe ich ein bisschen hinten als Aufsatz mit hingelegt von Kofler in dem Buch Eros und Politik. Also da habe ich etwa 5 Seiten mal als Text raus extrahiert. Der Aufsatz ist eigentlich 40 Seiten lang. Da wird deutlich, wie kann eigentlich Leben anders passieren und so. Wie können wir anders als in solchen Identitäten leben? Und noch eine Empfehlung dazu, die dazu ganz spannend ist, ist von Georg Klauder 2008 erschienen, die Vertreibung aus dem Serail Europa und die Heteronormalisierung der islamischen Welt. Und daraus wird deutlich, diese Identitäten, die kann man angreifen und das geht auch bei Geschlecht, auch wenn wir es im Moment nicht glauben wollen. Und es ist viel möglich, also ich glaube auch jeweils wenige Menschen können eine ganze Menge erreichen und so. Und das wurde beispielsweise dadurch deutlich, als Judith Butler den CSD in Berlin als rassistisch bezeichnet hat. Was hat das alles losgetreten? Sie hat durchaus mit den entsprechenden Vereinen vor Ort gesprochen dazu, also wie ist die Wahrnehmung davon. Also, und entsprechend, wir können tatsächlich auch in kleinen Bereichen, also wir können auch zu wenigen etwas erreichen, auch wenn es erstmal unmöglich erscheinen mag. Und deshalb bin ich schon der Meinung, okay, trauen wir uns doch erstmal ein bisschen mehr zu, auch wenn es dann vielleicht nicht klappt. Klar, ich glaube, nur stößt gesellschaftlich auf sehr, sehr viel Angst. Und wenn man, sobald man aus Gruppen rausgeht, die selbst diskriminiert sind, stößt man auf Identitäten, also auf Menschen, die sehr, sehr fest auf ihren Identitäten beharren. Nur das wollte ich sagen. Ich glaub, genau, das denke ich auch. Also für viele ist ja auch Geschlecht ein Identitätsmerkmal, dass sie überhaupt nicht verzichten wollen, dass sie überhaupt nicht angegriffen sehen wollen. Und ich glaube, deshalb ist es innerhalb der Gesellschaft sehr schwer. Es ist immer sehr leicht, solche Diskussionen zu führen innerhalb einer Szene, die sich mit Identität anders auseinandersetzt. Aber sich genauso. Also schwer ist es auf jeden Fall und deshalb eben Streiten notwendig. Ja. Hier drüben gab es noch eine Meldung. Ich okay, und ja, und du. Aber hier war keiner mehr jetzt so. Dann du bitte. Eigentlich wollte ich so ein bisschen diesen Idealismus-Ansatz auch entkräften, das hast du schon und sehr ausführlich und sehr langwierig gemacht. Deshalb würde ich mich eigentlich freuen, wenn du noch ein Buch von Dulles. Okay. Also dann würde ich auch an der Stelle weitermachen. Ich hoffe, so ist ja jetzt schon ein bisschen Diskussion und danach können wir ja noch intensiver einsteigen. Es kommen jetzt noch zwei Punkte, die werden gar nicht unbedingt so lang sein müssen, sondern ich mache daran einfach ein paar Sachen noch deutlich und damit können wir ja dann auch in die Diskussion einsteigen. Ja, also auch in der Diskussion, also zumindest meine Position wurde deutlich, ich hoffe, ich habe sie zumindest einigermaßen fundiert, dass deutlich wurde, sowohl psychische als auch physische und physiologische Merkmale sind aus meiner Sicht gesellschaftlich hergestellt, also ich denke, das ist ausreichend belegt und man kann sozusagen an diesen Punkten weiterarbeiten. Jetzt möchte ich kurz erläutern, dass jeder, dass das auch also nochmal nachsetzen für diese Gesellschaftlichkeit, dass all unsere Wahrnehmung gesellschaftlich ist. Das wird, glaube ich, gar nicht auf so viel Widerstand jetzt stoßen, weil zumindest also im Moment richtet sich das ja höchstens auch auf körperliche Merkmale, die Diskussion. Und zwar, also vielleicht auch einfach kurz daran angeschlossen, ist ein Mensch oder auch, also ist stets schon immer in Gesellschaft, also er ist stets, also nach der Geburt muss ein Mensch, also mit der Geburt muss ein Mensch von anderen Menschen betreut werden, muss ernährt werden, ansonsten stirbt er, also sozusagen andere Menschen sind stets um diesen Menschen rum, aber auch für die Embryonalentwicklung gilt, das habe ich schon ein bisschen versucht, mit diesen Entwicklungsprozessen im Moment zumindest anzureißen, dass auch da eben eine Entwicklung notwendig ist, also dass es stets eine Entwicklung erfolgt, auf die dann verschiedene Einflüsse an allen möglichen Stellen wirken können. Und das ist ja auch eigentlich ganz plastisch deutlich. Also eine Hautschuppe, die auf den Boden fällt, entwickelt sich offensichtlich nicht embryonal weiter und daraus entsteht kein Mensch. Ansonsten wäre hier jetzt in 9 Monaten dann ein intensives Geschrei zu hören, sondern daraus wird ganz plastisch deutlich, okay, es kommt eben gerade auf die Bedingungen in der Zelle an, es spielen Einflüsse aus dem elterlichen Organismus eine Rolle, es spielen Einflüsse aber auch aller möglicher Art aus der weiteren Umgebung eine Rolle, die erst dazu führen, dass eine Entwicklung stattfinden kann. Das bedeutet immer dieses Denken, ja, na, ein Mensch ist sozusagen auf die Gene zurückzuführen, das funktioniert schon deshalb nicht, weil diese Entwicklung, die Gene entwickeln sich offensichtlich nicht weiter, die sind schon in dieser Hautschuppe drin und trotzdem entsteht daraus kein Mensch, sondern offensichtlich muss da wesentlich mehr sein und ist ein sowohl ein Embryo, eine Embryonalentwicklung geschieht nicht einfach so und mit der Geburt ist ein Mensch niemals alleine, sondern wird eben von anderen Menschen großgezogen und entwickelt sich sozusagen dann auch dementsprechend dann weiter. Hier wollte ich jetzt mit einem kurzen Zitat das noch unterlegen. Ich habe jetzt das Zitat gerade nicht mit, aber es ist gerade an der Stelle eben auch wichtig, eben jetzt nicht wieder zu sagen, okay, die umgebenden Einflüsse sind jetzt so zentral und irgendwie ein Mensch würde diesen passiv gegenüberstehen, sondern es geht darum wahrzunehmen, selbstverständlich ist ein Mensch auch bei dieser Kommunikation, also auch bei dem Geschrei nach Ernährung und ähnliches, ist jeder Mensch sozusagen auch schon aktive Teilnehmerin da drin, also stets findet schon ein aktiver Aushandlungsprozess, eine Kommunikation statt und das bedeutet, also man darf sozusagen nicht wieder sagen, ach naja, die große Gesellschaft da draußen und die prägt sozusagen alles ein. Nee, wir nehmen sozusagen ständig und stetig an Gesellschaft teil, wirken an ihr mit, wirken auch an den Normativitäten, die in so einer Gesellschaft wirken, mit und produzieren sozusagen diese Gesellschaft. Also die Gesellschaft ist in uns und wir auch stets sozusagen dann schon in Gesellschaft. Ein ganz bedeutsames Mittel der Kommunikation, was häufig gar nicht so betrachtet wird, ist die Sprache. Also Sprache als ein Austausch findet stets schon in Sprache statt und gerade an Sprache wird aber auch vielerlei deutlich. Also einerseits, mit mir alleine müsste ich nicht sprechen, so. Also sie basiert schon darauf, dass mehrere Menschen miteinander sind, dass offensichtlich eine Aushandlung zwischen Menschen stattfindet. Ohne Sprache wäre eine solche Aushandlung gar nicht möglich, wäre unter anderem auch Arbeitsteilung selbstverständlich gar nicht möglich, weil Kommunikation, weil Sprache in welcher Form auch immer gerade dazu notwendig ist, um überhaupt solche komplexen Sachen zu bewerkstelligen. Und deshalb ist es recht, also und gerade an Sprache wird aber auch deutlich, wie eigentlich schon das begrenzt ist, was eigentlich mit Sprache benannt werden kann. Also wir haben für einige Dinge Begriffe, für andere Dinge können wir wiederum umschreiben. Dafür gibt es welche, mit denen wir das einigermaßen deutlich machen können. Für andere Dinge gibt es aber gar keine Begriffe und die bleiben damit dann gegebenenfalls unbenannt und teilweise sogar vollständig außerhalb der Wahrnehmung. Und damit können wir aber auch in den Blick bekommen, also dieser Prozess sozusagen eine Sprache zu entwickeln, Dinge benennen zu können, Dinge als besonders bedeutsam zu beschreiben, das ist auch nicht irgendwie immer festgelegt, sondern das bezieht sich auf einen Ist-Zustand, aber der kann entwickelt werden. Also wir können sozusagen auch diesen Zustand ändern und andere Dinge überhaupt benennbar machen. Und hier möchte ich einfach kurz, und damit leite ich sozusagen ein bisschen zu den Produktionsweisen zumindest schon über, möchte ich ein Zitat von Karl Marx mit anbringen. Und zwar, der Geist hat von vornherein den Fluch an sich, mit der Materie behaftet zu sein, die hier in der Form von bewegten Luftschichten, Tönen, kurz der Sprache auftritt. Die Sprache ist so alt wie das Bewusstsein. Die Sprache ist das Praktische, auch für andere Menschen existierende, also auch für mich selbst erst existierende, wirkliche Bewusstsein. Und die Sprache entsteht wie das Bewusstsein erst aus dem Bedürfnis der Notdurft des Verkehrs mit anderen Menschen. Also hier wird ganz plastisch deutlich, Sprache ist dafür notwendig, also basiert immer darauf, dass Menschen mit einem Umgang Menschen miteinander umgehen. Und es wird aber auch deutlich, das Bewusstsein, also auch Menschen haben erst ein Bewusstsein dadurch, dass sie überhaupt eine Sprache haben. Also wir denken ja sozusagen auch in gewissen Lauten, also wir denken ja auch in Sprache und das prägt sozusagen all unsere Wahrnehmung dann wiederum auch. Also Sprache beschränkt einerseits die Dinge, die benannt werden können, beschränkt damit aber auch die Möglichkeiten, die wir haben, um Dinge überhaupt wahrnehmen zu können. Ja, das eigentlich so kurz, so knapp dazu. Also ich hoffe, dass einfach der Punkt auch noch deutlich geworden ist. Also dadurch, dass Menschen immer schon in Gesellschaft sind, also immer in Kommunikation mit anderen Menschen sich bewegen, dann prägen sich eben gerade solche Traditionen auch mit ein. Damit kann eben auch eine, was wir vor uns hatten, auch gerade eine Kulturgeschichte wirken. Also es werden Traditionen mit aufgenommen, es wird eine Sprache gelernt und die Möglichkeiten sind darin stets schon beschränkt, was nicht bedeuten würde, dass ein Mensch jetzt irgendwie passiv dann wieder einer solchen Gesellschaft, einer solchen Sprachlichkeit gegenüberstehen würde, sondern dass er selbstverständlich darin dann auch Möglichkeiten hat und auch Möglichkeiten zur Veränderung hat. Ja. Vielleicht eine kurze Frage. Darf ich ja? Es ist doch so, dass die Begriffe sich, auch die Begrifflichkeiten sich enorm geändert haben, auch gerade wenn Sie in der Soziologie, also der Begriff Gesellschaft ist ja nicht mehr derselbe, der dieser Begriff war, als ihn Max Weber geprägt hat. Wir haben heute eben viele Gesellschaften, wir haben die sogenannten Parallelgesellschaften, die es ja in der Tat gibt, auch im kulturellen Bereich. Das Problem ist doch, dass wir deswegen auch nicht wirklich in der Lage sind, diese Gesellschaft, die gesellschaftlichen Bedingungen, die für sehr viele Menschen kaum tragbar sind, auch die Ungerechtigkeit dieser Gesellschaft zu ändern, weil jeder in der fragmentierten Welt, die wir heute haben, in einer anderen gesellschaftlichen Umgebung lebt und teilweise auch im sprachlichen Bereich ganz unterschiedliche Sprachen, also die Jugendsprache, also in Anführungsstrichen natürlich, ist eine davon, aber es haben auch alte Leute aus verschiedenen, Ost-West zum Beispiel, Biografien, haben andere Kommunikationswege. Also ist es nicht wirklich ein enormes Problem, dass einerseits sich die Identitäten natürlich besser in Nischen entwickeln können, dass aber keine dieser Nischen in der Lage ist, die gesellschaftliche Machtstruktur, die ja von Einzelnen in dieser Gesellschaft an einzelnen Gruppen ausgeübt wird, zu verändern. Und das ist das wirklich, die Vernetzung scheint mir enorm wichtig, derer, die nun wirklich den gesellschaftlichen Überbau verändern wollen. Nicht? Würden Sie das auch so sehen? Würde ich einfach, ja, sagen. Ich will ganz kurz sagen, aber du hast alles gesagt, da möchte ich ganz gegenseitig davon behaupten. Also, ich glaube, nicht das, was du sagst, es gibt keine Grenzmöglichkeiten. Was? Also, das wäre anstrengend, das ist ganz warm, das möchte ich dir einfach zu Ende. Okay. Also, wenn ihr eure Fragen vielleicht auch zurückstellen könnt, dann an der Stelle, dann würde ich einfach, also es ist jetzt tatsächlich nicht mehr viel und dann können wir auch Pause machen und dann zu dem nächsten und dann eben in die Diskussion auch ein bisschen umräumen. Ja, also damit. Der dritte Punkt ist damit schon fertig. Also jetzt zu Ihrer Frage, das würde ich einfach unterstützen somit. Also das, da würde ich einfach Ja zu sagen, deshalb habe ich das jetzt nicht. Ja. Genau, also jetzt einfach nur, das ist eigentlich auch als kurzer Link dann an der Stelle gemeint, in einer Gesellschaft, in der sozusagen die Tätigkeit eines Menschen, also wir haben jetzt schon vor uns diese in Bezug auf Identitäten, lesbisch, schwul und ähnliches, haben wir zumindest schon angeführt, dass da sehr stark Identitäten draus entstehen, und im Gegensatz dazu habe ich einfach auf die Tätigkeit des sexuellen Akts verwiesen, die dann möglicherweise bestraft werden könnte. Während in einer Gesellschaft, in der die Tätigkeit von Menschen eben tatsächlich auf die Bedürfnisse von anderen Menschen gerichtet ist, also sie konkret etwas tun, was entweder für sie selber ist oder was gut für die Menschen in ihrer direkten Umgebung ist, in einer solchen Produktionsweise ist es sozusagen der Zusammenhang zwischen einer eigenen Tätigkeit und den sich daran knüpfenden Dingen wie Schwitzen und harte Arbeit, also Schwielen an den Händen haben, dann tatsächlich auch eine Freude, dann darüber zu äußern, dass irgendwas fertig ist, dass vielleicht eine Schule gebaut ist, dass damit irgendwelche Bildung stattfinden kann. Also dieser Zusammenhang ist bei einer Tätigkeit, die sich konkret auf die Bedürfnisse von Menschen richtet, sehr gut nachvollziehbar. Hingegen in einer Produktionsweise, die sich, die eher spezialisiert erfolgt und die, das ist der wichtige Punkt dabei, eher auf Verwertung gerichtet ist, ist dieser Zusammenhang nicht so gut nachvollziehbar. Und das auch einfach kurz plastisch dargestellt, wenn nun jemand beispielsweise einen Gegenstand herstellt und dann kommt irgendjemand dahergelaufen und sagt, nee, das ist jetzt alles meins, wenn du noch so einen Gegenstand, also wenn du auch was für dich haben willst, musst du mehrere dieses Gegenstandes fertigen und dann kriegst du dafür einen Gegenwert oder kannst dann beispielsweise einen Gegenstand erhalten, dann ist diese Tätigkeit quasi nicht mehr auf ein eigentliches Bedürfnis von Menschen gerichtet, sondern Menschen müssen tätig sein, um dafür einen Wert zu bekommen, also im Austausch zu erhalten, mit dem sie sich beispielsweise dann irgendwelche Dinge kaufen können. Einerseits damit wird schon der Zusammenhang zwischen der eigenen Produktion, die man durchführt, also der eigenen Tätigkeit, die man macht, und dem entstehenden Produkt wesentlich schwerer nachvollziehbar. Dieser Abstand wird aber noch wesentlich dadurch vergrößert, dass eine Entlohnung in Geld erfolgt und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, das sehen wir auch in der Bundesrepublik Deutschland der letzten zwei Jahrzehnte sehr stark, dass immer mehr produziert werden muss, also die Produktivität ständig steigt und gleichzeitig die Löhne immer mehr sinken, also durch einen Reallohnverlust, wie er sich in letzter Zeit sehr stark dargestellt hat. Und das bedeutet, Menschen stellen immer mehr her, sind sehr spezialisiert, also fertigen sehr häufig ein Produkt in einer sehr großen Zahl und in vielen Fällen können sie sich das hergestellte Produkt nicht einmal selbst leisten. Und damit wird eben der Zusammenhang zwischen der eigenen Tätigkeit, also etwas zu fertigen, und dem tatsächlichen Nutzen dieses Produkts nicht mehr nachvollziehbar. Und das hat sich sozusagen auch mit kapitalistischer Produktionsweise sehr stark verfestigt. Also das ist einfach ganz fest drin. Und übertragen bedeutet das, also einerseits ist so eine Sichtweise dann wiederum sehr gut anschlussfähig dazu, dass uns immer so viel als natürlich, als naturwüchsig erscheint. Also dass wir sozusagen die Welt nur noch bestehend aus irgendwelchen Produkten erleben, weil sozusagen Tätigkeiten immer nur auf irgendwie das Erstellen eines Wertes ausgerichtet sind. Und man kann das aber auch sehr gut für Geschlecht übersetzen. Und da hat das sehr gut Judith Butler deutlich gemacht. Bei Geschlecht wird auch deutlich, wir erleben es sozusagen immer schon als daseinend und uns geht der Zusammenhang verloren, wie wir eigentlich selber dazu beitragen, dass Geschlecht immer wieder hergestellt wird in einer Gesellschaft, wie wir selber Kleidung tragen, wie wir uns entsprechend weiblich oder männlich auch herstellen, also Haarlängen, Haare entfernen und ähnliches. Also wie wir uns konkrete Zeichen anlegen, die immer immer wieder als geschlechtlich gelesen werden von Menschen, die auch in einer solchen Gesellschaft sozialisiert werden. Und damit erscheint uns, auch weil wir es in unserer Sozialisation so früh erleben, immer schon, erscheint uns Geschlecht als ganz natürlich und als ganz vorgegeben. Also dass es sozusagen eine ewige Konstante in einer Gesellschaft wäre. Und dazu auch wieder ein kurzes Zitat wiederum von Karl Marx. Und zwar, die soziale Macht, das heißt die vervielfachte Produktionskraft, die durch das in der Teilung der Arbeit bedingte Zusammenwirken der verschiedenen Individuen entsteht, erscheint diesen Individuen nicht als ihre eigene vereinte Macht, sondern als eine fremde, außer ihnen stehende Gewalt, von der sie nicht wissen, woher und wohin, die sie also nicht mehr beherrschen können, die im Gegenteil nun eine eigentümliche, vom Wollen und Laufen der Menschen unabhängige, ja dies Wollen und Laufen erst die regierende Reihenfolge von Phasen und Entwicklungsstufen durchläuft. Und ich dachte, ich habe hier drei Punkte gelassen. Dazwischen ist noch ein Zwischensatz, der deutlich macht, also der nochmal diese Produktionsweise verdeutlicht, also sie erfolgt nicht freiwillig, also nicht an den eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen von anderen Menschen orientiert. Beispielsweise, also ich will keineswegs auf irgendwie einen Urzustand abzielen, sondern es kann durchaus in der Gesellschaft als notwendig betrachtet werden, Computer zu erstellen, aber das ist ein ganz konkretes Ding. Also Menschen richten ihre Tätigkeit darauf aus, dass dann solche Dinge erstellt werden können, aber es geht eben nicht darum, beispielsweise irgendwelche Dinge in Massenware dann stets und ständig dann herzustellen, wo, und nur eine Entlohnung für irgendwie Geld zu erhalten. Und deshalb der eine Punkt, den ich jetzt nicht vorgelesen habe, es erscheint ihnen, es geschieht eben nicht freiwillig, sondern erscheint als naturwüchsig, also diese Gesellschaftsordnung erscheint immer schon so, wie sie wahrgenommen wird. Ja, ich hoffe, der Punkt ist auch noch deutlich geworden und deshalb meine kurze Ableitung daraus. Also einerseits gilt es wahrzunehmen, dass Menschen stets schon gesellschaftlich sind, dass all ihre Wahrnehmung stets schon eine gesellschaftliche ist. Dann als weiterer Punkt, eine Gesellschaft, der stehen wir keineswegs passiv gegenüber, sondern wir nehmen stets schon aktiv teil. Also wir tragen dazu bei, dass Geschlecht erstellt wird und immer wieder auch zitiert wird und immer wieder hergestellt wird. Und deshalb aus meiner Sicht der wichtige Punkt, sich eben gerade von solchen Vorstellungen von Natürlichkeit, sei es nun bezogen auf einen Gott oder auf eine Natur im Sinne von Biologie, zu emanzipieren, sondern eben auszuführen, ja klar, Menschen sind gesellschaftlich in all ihren Merkmalen und wir können eine Gesellschaft und auch Geschlecht darin so gestalten, wie wir es gerne möchten. Dazu dann noch drei Literaturempfehlungen, einerseits von Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht, also würde ich tatsächlich empfehlen, auch denen, die es noch nicht gelesen haben, es einmal zu lesen, also gerade vor den Debatten, die queer-theoretisch und dekonstruktivistisch geführt werden, wird einiges deutlich, was man, also kann sie sehr viel noch beitragen. Als zweiter Punkt Boris Goldenberg, das sind Karl Marx ausgewählte Schriften. Das ist eine Auswahl aus Schriften von Karl Marx, die ganz spannend sind, eben gerade diesen Entwicklungsgedanken, den ich hier auch häufiger jetzt angesprochen habe, gerade stark machen. Und es ist eben eine sehr schöne Auswahl von Texten. Und wenn man eben 20 Bände Marx Engels vor sich sieht, hat man häufiger mal keine Lust dazu. Und das ist eine recht schöne Auswahl dann, sich erstmal anzunähern. Und das dritte ist dann eben ein kleiner Band, der in der Nachfolge meiner Dissertation erschienen ist, Geschlecht wieder die Natürlichkeit, da mache ich das sozusagen nochmal, vollziehe ich das auch nochmal nachlesbar nach, wie jeder Mensch schon gesellschaftlich ist und warum uns dieser dennoch so viel als naturwüchsig erscheint einerseits und als zweiter Punkt ein genauerer Blick auf die biologischen Theorien, also beispielsweise zu Androgen, Östrogen und ähnliches sind da Ausführungen getroffen. Fokus dann auch wieder gerade Chromosomen, Gene, aber Androgene, Östrogene spielen auch explizit eine Rolle. Ja, damit würde ich mich bedanken für euer sehr langes Ausharren auch und das Zuhören und auch schon die Diskussion und würde vorschlagen, wir machen so vielleicht 10 Minuten Pause und dann schnappen ein bisschen Luft und rücken die Stühle so, dass wir besser diskutieren können und dann finden wir uns in der Diskussionsrunde wieder.